herzliche Monsterfreunde, Vampirfreundinnen und Mumienfans. Wir haben nicht Oktober und trotzdem reden wir über allerlei Fabelwesen, Monster, schreckliche Kreaturen und Material für etliche Albträume. Mein Name ist Dennis Strillinger, ich bin heute hier für Pixel und Plastik unterwegs, euren Lieblingspodcast der Welt, und habe meine liebreizenden Co-Moderatoren, den Herrn Packeiser, guten Tag Christoph. Hallo. Und den Herrn Jeschke, guten Tag Christian. Schönen guten Tag. Am Start. Wir sind alle remote-mäßig zueinander geschaltet, das heißt, ich kann in eure wunderschönen Fressen leider nicht reingucken. Das müssen wir unbedingt demnächst mal wieder wiederholen. Wir haben uns da zuletzt auf der Börse in Oberhausen gesehen. Da können wir vielleicht gleich nochmal 5 Minuten drüber quatschen, ganz schnell. Ansonsten, ja, ich habe uns eingeleitet, aber gar nicht gesagt, was das Thema ist. Boah, super mysteriös. Monster in my pocket. Wisst ihr ja eh schon, weil die Folge heißt ja so. Es ist ja dieses Rumgedusel am Anfang, ist ja immer so eigentlich quatschig. Aber genau, wir reden über Monster mal packert. Ich wollte gerne mal wieder über Spielzeug reden, hat dann das Thema vorgeschlagen. Und freue mich darüber, weil Monster in my Pocket in meiner Kindheit auf jeden Fall auch Thema war. Und ich bei der Recherche zu dem Thema herausgefunden habe, dass es viel mehr Krams gab, den ich gar nicht mehr kannte. Ich glaube, ich fand die irgendwann einfach doof und habe die dann nicht mehr haben wollen. Und ich bin nämlich irgendwie Mitte der Hälfte, oder auf so, keine Ahnung, ich hatte noch eine Handvoll Figuren aus der zweiten Serie, es gibt ja 4, und dann noch eine spätere. Da bin ich ausgestiegen, deswegen, ich bin gar nicht so gut im Bilde. Macht nichts. Können wir gleich drüber reden, Monster in my Pocket, also im Endeffekt sind das Gummi-Monster-Figuren, die man sammeln konnte, da waren so random-mäßig, irgendwie so Wundertüten-mäßig, waren die in den Verpackungen drin, da musste man immer gucken und tauschen und was weiß ich. Tolles Ding. Sollen wir ganz kurz darüber sprechen, was so bei uns gerade Phase ist? Paki, jo. Wie geht's dir? Ich darf anfangen? Ja. Ja, gut geht's mir. Vielen, vielen Dank. Mir geht's ganz gut. Ja. Also wir sprechen ja hier eigentlich in der Regel immer nur darüber, was so in unserem Sammelleben und so los ist. Dabei bleibe ich heute auch mal. Also privat ist alles gut, aber so in meinem Sammelleben, ja, du hast ja gerade schon gesagt, Retrobörse Oberhausen vor einer Woche. Schöne Börse. Hat wirklich Spaß gemacht mit euch beiden, hat auch grundsätzlich Spaß gemacht, da zu sein. Ein paar schöne Sachen geholt. Videospielmäßig geht bei mir gerade nicht ganz so viel, bis auf diese paar Sachen. Ich mache so meine Funde wie immer, mal mehr, mal weniger im Alles. Ja, was ist noch? Ich erwarte ein Paket, da freue ich mich total drauf. Es liegt beim Zoll, ja, der zweite Versuch. Ist jetzt. Boah, Zoll, Alter. Ja, der zweite Versuch wurde unternommen. Ich hatte mir einen kompletten Satz Bucky O'Hare Actionfiguren, ja, quasi Mint on Card bestellt, also alle 10 Figuren, die es jemals gab, in Israel. Bucky O'Hare. Genau, und da hat er die Zollinhaltserklärung nicht ausgefüllt, dann ging das Paket von Israel für $35 Versandkosten nach Deutschland und ging dann postwendend zurück. Jetzt liegt es bei mir hier in Rheinhausen beim Zoll und ich hoffe, dass ich es abholen kann. 2 Figuren haben schon leichten Dötsch gekriegt, habe ich gehört, vom ersten Versandversuch. Ich hoffe, dass die tatsächlich noch halbwegs brand new in Box sind. Da freue ich mich sehr drauf. Ein paar schöne Turtles-Figuren habe ich in meine Sammlung gekriegt. Und ja, YouTube läuft ganz gut, macht Spaß. Und ja, serienmäßig, um das jetzt mal alles hier ein bisschen abzukürzen, habe ich letztens an einem Tag die komplette 2. Staffel von Cobra Kai auf YouTube durchgebingewatcht. Und das möchte ich jedem von euch ans Herz legen. Das ist in meinen Augen die beste Serie, die es überhaupt auf der Welt gibt. Mega harte Ansage. Muss ich unbedingt mal reingucken, denn ich bin mir fast sicher, dass ich diese Meinung nicht teilen werde. Wahrscheinlich, weil ich einfach kein Karate-Kid-Fan war, als ich aufgewachsen bin. Das disqualifiziert dich eigentlich schon für diesen Podcast, aber wir wollen jetzt mal großzügig darüber hinwegsehen. Ja, vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass du mich zu diesem Podcast eingeladen hast. Unwissentlich glaube ich, dass ich kein Karate-Kid-Fan war. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich das auch nicht gemacht. Ja, das kann ich und gut verstehen. Ansonsten freue ich mich total auf Monster in my Pocket. Ich habe hier die paar Monster in meinem Pocket Figuren, die ich habe, aufgereiht vor meinem Laptop. Ich mache gleich mal ein Foto und freue mich da total drauf. Bin nämlich großer Monster in My Pocket Fan und ja, ich trinke Gin Tonic aus Dosen. Das sollte dich eigentlich aus diesem Podcast disqualifizieren. Aber ich lasse es mal durchgehen. Du hattest heute einen harten Tag. Da hat man keine Zeit, sich noch einen Gin Tonic zu mixen. Da muss die Dose ausreichen. Wenn denn die Podcast-Kollegen schon irgendwie quasi mit der Peitsche da stehen und sagen, hier, wann bist du endlich online? Warum funktioniert dein bekacktes Mikrofon nicht? Aber jetzt funktioniert es ja. Jetzt funktioniert es ja. Ja, bitte. Schilly, keiner hätte sich beschwert, wenn der Paki einfach die Dose aufgemacht hätte, in ein Glas gekippt hätte und uns erzählt hat, ich trinke gerade Gin Tonic aus dem Glas. Das ist korrekt. Hätte nie einer nachgefragt, was das für ein Dreckszeug ist. Leute, es ist. Wobei ich hätte dann auf jeden Fall gesagt, hey, was hast du denn für einen Gin genommen und was hast du für einen Tonic genommen? Das kann ich euch genau sagen. Es ist beides die gleiche Marke. Es ist Orsons 42 London Dry Gin Tonic von Feinkost Penny. Ja, und Jeschke, bei dir so. Schön. Ja. Gut, alles gut soweit. Ich war auch beim Zoll letzte Woche. Wegen der Strandmuschel. Ja, ich hatte die Strandmuschel abgeholt, die ich aus Japan bestellt habe. Nee, ich habe Super Robot Wars für die Switch bestellt bei PlayAsia. Und fragt mich nicht, aber aus Herkunftsland stand Nicaragua, warum auch immer. Ah ja, stimmt. Und dann sollte ich beim Zoll antanzen. Ich werde nicht sagen, welcher Zoll, aber da waren auf jeden Fall die unfreundlichsten Menschen der Welt. Aber das ist so, ne? Ich glaube, das ist einfach Einstellungskriterium bei denen. Ja. Ich bin da reingegangen, da saßen 6 Leute an ihren Bürotischen, die man ja sehen konnte, wenn man da reingeht. Da sagt keiner guten Tag, hallo oder irgendwas. Also bin ich bis ganz nach hinten gegangen, wo Kasse stand, weil ich dachte, okay, ich will ein Paket abholen, muss die Mehrwertsteuer bezahlen, also gehe ich zur Kasse. Legt da den Wisch hin, guckt er mich an, was wollen Sie hier? Soll ich ein Paket abholen? Ja, sind Sie hier falsch, müssen Sie zum Schalter 2. Sag ich, ja, wäre ja schön, wenn jemand sagt, dass Schalter 2 dafür zuständig ist. Zum Schalter 2 gegangen, kann ich für Sie tun. Okay, ich habe hier ein Paket, liegt hier. Zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Ausweis dahingelegt. Dann sollte ich das Paket aufmachen und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache das Paket auf. Wenn ich da irgendwas rausnehme, weil die gerade weggegangen ist, denkt die bestimmt, ich habe irgendwas weggepackt. Dann habe ich der offene Paket da hingelegt und gesagt, wollen Sie das auspacken? Können Sie das nicht selber auspacken? Sag ich, natürlich kann ich das auspacken. Ausgepackt, das Spiel gezeigt. Was ist das? Sag ich, ein Videospiel, sieht man doch. Dann ist er da wieder hingegangen. Ich war der Einzige übrigens da, ne? Hätte einfach gesagt, Japanese Torture Porn. Ey, ich war der Einzige in dem Laden, ja, da saßen 6 Leute, dann hat die sich das Spiel angeguckt und hat gesagt, setzen Sie sich mal kurz dahin. Kurz war dann eine Viertelstunde. Was? Um dann aufgerufen zu werden, um in der Kasse zu gehen und dann, das macht 19 Euro. Was haben die in der Zeit gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der eine Mann, der an der Kasse saß, hat auf jeden Fall im Internet irgendwie so ein Match-3-Spiel gespielt oder so, weil der völlig abwesend war. Ohne Scheiß, ich verstehe nicht, warum die so unfreundlich sind. Ja, also weil die einen Behördenjob haben. Weißt du, alle sind immer so dran, so, ja, ey, Beamtung und irgendwie Behörde und so weiter, geil, da hast du ausgesorgt für den Rest des Lebens. Ey, das sind alles seelenlose Monster, die hier arbeiten. Nicht mal ein Hallo, guten Tag, wie geht's, tschüss, gar nichts. Du hast wahrscheinlich also auch nur mit, also so überwiegend zu 95% mit absoluten Oberfollowings zu tun und hast irgendwann, also mit jedem Tag verlierst du irgendwie ein Stück deiner Seele und dann ist irgendwann durch. Also ich würde mich freuen, wenn man Beamter, der unseren Podcast oder die unseren Podcast hört, sich mal meldet und sagt, pass mal auf, stimmt gar nicht, gibt auch nette Leute, ich zum Beispiel. Würde ich sehr, sehr gerne ein Gegenbeispiel mal bekommen, aber ich kenne das auch nicht anders. Also sämtliche Behördengänge, also wenn du nicht super freundlich bist und die dann merken, dass du freundlich bist und du vielleicht mehrfach mit denen zu tun hast und die dann so nach und nach beim zweiten, dritten, vierten Besuch kennenlernen sozusagen, dann werden die vielleicht mal irgendwie nett. Aber normalerweise beim ersten Mal sind die immer so, wie du gerade beschrieben hast. Nicht Hallo und nicht irgendwie, ja, was darf ich denn für sie tun, sondern immer nur so, ja, was wollen sie hier? Und ja, da sind sie aber falsch, da brauchen sie noch den Antrag, da brauchen sie dies und das und immer so herablassend, ne? Ja, nach vor allen Dingen. Ja, warum wissen sie denn nicht, dass sie diesen und jenen Antrag brauchen, den sie dann woanders ausfüllen lassen müssen und nochmal ganz woanders stempeln lassen müssen? So, ja, weil da nirgendwo steht, ihr Affen. So. Vor allen Dingen bin ich ja auch nur da, Weil die dieses beschissene Paket eingezogen haben. Ich hätte da gar nicht hingemusst, hätten die nicht so einen Scheiß da gemacht. Ja, das machen die ja quasi random, ne? Ja, ja, klar, die können, also gerade auch die 6 Leute, die da saßen, die haben das Paket ja nicht rausgefischt. Aber weißt du, ich bin ja nicht da, weil ich unbedingt dahin möchte und auf die angewiesen bin. Ich bin da, weil irgendjemand mein Paket rausgefischt hat. Naja, egal, auf jeden Fall ist das Paket jetzt hier. Spiel ist cool. Ist so ein japanisches, ja, Advance Wars oder Final Fantasy Tactics, halt so ein rundenbasiertes taktisches RPG mit so einem Spielfeld, wo man halt seinen Charakter oder die verschiedenen Charaktere nach vorne bewegt und dann gegen andere kämpft. Genau Pakis Genre quasi. Genau mein Ding, ja. Ich liebe es. Beste. Beste. Ist halt, ja, aus jeglichen japanischen Manga-Serien und irgendwelchen Gundam-Sachen die Roboter zusammengewürfelt. Hast du es bestellt bei PlayAsia oder was? PlayAsia, ja, ja, genau. Ist halt Asien-exklusiv. Es gibt, ich glaube, für die PS1 oder PS2 gibt es, glaube ich, 1-2 Teile, die mal in den USA released worden sind, aber sonst ist die ganze Serie nur in Japan geblieben. Gibt's aber halt schon seit einem Gameboy. Macht echt Laune. Also es ist ganz cool. Paki kann ich dir nur empfehlen. Wird jetzt so voll der Running Gag. Ach ey, Leute, übrigens, meine Switch ist in Reparatur, nur mal so nebenbei. Was? Ernsthaft, wieso das denn? Akku ist in Arsch. Stimmt, du hast ja letztens noch irgendwie sowas geschrieben in die Gruppe. Stimmt, ja, wie lange geht eigentlich bei euch der Akku? Ja, der geht, loot sich? Loot sich? Ja. Nee, er loot sich auf. Ist das Loot, ist richtig? Ja, ne? Präteritum ist Loot, ne? Von Laden, oder? Ich glaube, ja. Wie du glaubst, du hast Germanistik studiert. Ja, also er loot sich in einer Stunde auf und entloot sich auch in einer Stunde. Und als ich dann auf der Retro-Börse auch hörte, dass da Leute sind, die teilweise 6 Stunden mit ihrer Switch diese Pixel. Ich meine, ich spiele ja nicht Breath of the Wild, sondern ich spiele ja irgendwie nur so Pixel-Games. Jetzt ist sie weg und zur Reparatur. Naja. Krass. Schade. Ja, jetzt kann ich keine Japano-RPGs mehr spielen. Ja, ist ja kein Problem, kann ich dir zeigen, wenn du nächstes Mal hier bist. Weiß ja, gibt auch genug Japano-RPGs auf der PS4. Also von daher. Ja, ich habe auch vor allem auf der Vita, die du viel zu selten benutzt, genau. Ich verkaufe die, glaube ich. Ich habe eine, ich benutze die original gar nicht. Das ist super traurig. Ja, okay. Ist super traurig. So, ja, bitte. Ein geiles System. Da du ja so traurig bist, dass du das Spiel nicht auf der Switch spielen kannst, kein Problem, die gibt's auch für die PS4. Oh, die ist leider auch in Reparatur. Naja, auf jeden Fall, das habe ich gekauft. Auf der Retro-Börse können wir gleich nochmal drüber quatschen. Habe ich auf jeden Fall ein paar Gameboy-Titel gekauft. Was habe ich noch? Manuels Sammelschutzhüllen sind ja nach der Retro-Börse auch bei mir eingetrudelt. Da können wir auch gleich nochmal kurz drüber quatschen. Ansonsten habe ich Monster in My Pocket gestern durchgespielt. Hast du es durchgespielt? Klar, Mann, wenn ich das anfange, spiele ich schon durch. Respekt, Alter. Ich habe auf jeden Fall auch beim zweiten Boss kapituliert. Ich hab nach dem dritten Boss, aber wir sprechen da gleich bestimmt noch. Nach dem dritten Boss habe ich es auch gleichzeitig für meinen YouTube-Kanal aufgenommen, für meine Let's Play-Reihe und habe dann gesagt, ey Leute, es ist Samstagabend, ich will noch ein bisschen was vom Samstagabend. Ich mach die Gurke jetzt aus. Ich find's scheiße. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich hab dann, also mir reichte es dann. Ja, nee, reden wir gleich drüber. Kann ich verstehen. Gut. Strilli, wie geht's dir? Du hast ja noch gar nichts gesagt. Ja. Mir geht's gut, danke. Ich habe mit euch auf der Retro-Börse ein bisschen gestöbert, retromäßig, und habe einfach bemerkt, dass es mir zunehmend weniger Spaß macht, Retro-Videospiele zu sammeln, weil die Leute einfach größenwahnsinnig sind und ausrasten, sich gegenseitig in lächerlichen Preisen zu überbieten, die kein Mensch zahlen sollte, aber manche leider tun. Also bestes Beispiel war ja wirklich, was ich ja gar nicht selber gesehen habe, obwohl der Paki mich da dreimal drauf hingewiesen hat, aber ich habe es irgendwie nicht entdeckt an dem Stand oder was. Das war ein Mega Man fürs NES, also das erste Mega Man, ne? Abgerissenes, ja, stand ja nur Mega Man drauf im Endeffekt. Abgerissenes Label, also der Aufkleber des Moduls, war nur das lose Modul. Abgerissenes Label, auf den Kleberückständen mit Kuli draufgeschrieben Mega Man, Ja, aber so nicht mit Kuli einfach, sondern so mehrfach, damit die Linie so dick wird. Ja, genau. So gekritzelt, weißt du? So, ja, ja, richtig. Wie früher, super, wenn man so Sachen in seinen Schulordner gekritzelt ja, hat. Ja, ja, ja, total effektiv. Und Preisschild dran, 85 Euro. Jo. Ey, die Leute, die haben doch ein Ei am Wandern, ehrlich. Also, wer zahlt das denn? Ey, ich würde nicht aber mal für ein loses Mega Man in gutem, in perfektem Zustand, würde ich nicht mal 85 Euro zahlen. Ja, das Ding ist aber, ist ein Unikat und in dem Zustand selten. Findest du so nie wieder. Nie wieder, Alter. Ja. So jetzt nicht, nee. Jedes andere überfahrene und abgelutschte Modul sieht auf jeden Fall anders aus. Also von daher ist das quasi wie ein Einzelstück von Picasso. Ja. Ne? Ja, lass uns mal kurz über die Retrobörse reden. Ja, lass mal machen. Alles abgefickt. Einfach nur viel zu voll. Scheißpreise. Alles Kacke. Geht mir um den Sack. Also ich persönlich habe die ein bisschen anders erlebt, die Börse, aber das wird, also ich fand, das war eine sehr schöne Börse. Preislich war das übel, mal wieder, obwohl ich da finde, vor einem Jahr in Oberhaus war es noch krasser, aber kein Vergleich zu Montabaur, zu der kleinen, aber ich, wie gesagt, ich fand die eigentlich, also das Wetter war super cool, es war sehr warm, und ich mag die Location im Altenberg eigentlich total gerne. Ja, mag ich eigentlich auch. Finde ich zehnmal besser als Bochum. Und für mich war es halt schön, weil ich da auch so mit den ein oder anderen YouTube-Kollegen verabredet war, die ja, wie ihr vielleicht dann auch am Rande gemerkt habt, alle super nette Menschen sind. Und das hat echt Spaß gemacht. So ein bisschen Street Fighter draußen auf der Switch zocken und quasseln und ein bisschen aufnehmen und so. Also ich fand, das war eine schöne Börse eigentlich. Absolut. Die Preise, also was das angeht, stimme ich dir zu. Die Preise kannst du halt dahin zu gehen und auf gute Preise zu hoffen und so, das musst du dir halt im Moment einfach abschminken, weil das so ein Hype ist und da hast du keine Chance. So. Ja, aber das Problem, was ich damit habe und weswegen ich so verärgert darüber war, ist halt, dass wir in Montabaur viel, viel bessere Preise und nettere Händler hatten. Leute, die wirklich auch mit sich handeln ließen und alles gut so. Ne? Was soll das denn? Aber der Unterschied zwischen Montabaur und Oberhausen ist ja, Montabaur in diesem Jugendhaus, da sind ja viele Privatleute auch und die nehmen auch da keine Standmiete von den Leuten und so. Also die ist innerhalb dieser Börsengeschichte immer noch mal etwas weniger kommerziell als die großen Börsen jetzt in Oberhausen zum Beispiel und in Bochum. Das kann so ein Faktor sein. Die ist halt einfach so eine etwas kleinere, familiärere Börse. Mhm. Ne? Das ist so ein Ding. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich habe da auch wieder die typischen Gestalten gesehen, die Verkäufer, die ich schon kenne. Und ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich sage das jetzt trotzdem nochmal, die seit Jahren ihr scheiß Demon's Crest mit sich rumschleppen und nicht bereit sind, über einen Preis zu sprechen, ja, und dann sollen sie es halt mitnehmen bis ins jüngste Gericht. Bis zum jüngsten Gericht von mir aus, dann behaltet das scheiß Ding. Ich verstehe das zwar immer nicht, weil das ist ja eine Lose-Lose-Situation, die können das Ding nicht verkaufen, ein anderer kann es nicht spielen, warum spricht man dann nicht miteinander, also, aber von mir aus, nimm's halt mit, lass es dir irgendwie jetzt. Lass es dir als Grabbeilage mit reinschmeißen, du Penner. I don't care. wir sind schon wieder hart am Haten hier. Naja. Ey, apropos am Haten. Jungs, habt ihr die beiden Muckimänner gesehen, die auf der Börse waren? Ja. Da waren zwei so richtige Haftbefehls. Also so richtige Gangster. Ja, volle Pulle. Und die waren dann an dem Stand von dem Typ vom Retro-Spiel aus Köln und haben sich ein paar Spiele gekauft. Und die waren so richtig muskelbepackt und Joggingbuchse und durchtrainiert und so. Und dann hat er den irgendwie einen Preis gesagt und dann holt der einen einfach so ein Bündel Geld aus der Jogginghose. Aber einfach so lose Scheine, Alter. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja, dann weißt du, wo das herkommt. Ne? Hast du die gesehen, Strilli? Ja, ich habe die gesehen. Der eine von denen hatte nämlich in Mega Man X, ich glaube, 2 in der Hand oder 3. Mega gute Typen. Wenn er uns hört, bitte verhaut mich nicht, ich feiere euch ab. Haftbefehl war keine Beleidigung. Nö, ich wollte gerade sagen, weil Haftbefehl ist ja jetzt auch nicht so ein durchtrainierter Typ, ne? Nö, ich finde Hafti auch super. Nein. Ich mag Hafti auch gerne. Ja, Hafti ist klasse. Alles Hafti-Fans hier. Hafti, ja, wenn du uns hörst, zufälligerweise. Du darfst mitmachen hier. Genau, sag Bescheid. Lass uns über Videospiele reden oder über alte Filme. Fände ich mega witzig. Ich verlinke dich einfach mal. Guck mal, was passiert. Fände ich total geil. Ja, mach mal, Alter. Haftbefehl ist der geilste Typ. Ich meine das echt gar nicht im Scherz. Ich finde ich mag Haftbefehl wirklich, auf der deutschen Hip-Hop-Ebene wirklich auch echt gerne. Der ist einfach cool, der ist weil halt der ist so kredibil. Der hat einfach seinen Stil, den der quasi nicht nur selber etabliert, sondern quasi erfunden hat. Ja, der hat einfach einen eigenen Style, einen eigenen Flow. Ja. Und der macht sein Ding einfach, der macht so sein Ding. Der schlägt halt nicht in die gleiche Kerbe. Der nuschelt sich da so einen ab. Hat eine, also ich feiere den total ab. Ey. Ich mag den auch. Ja, ich möchte da, Strilli, du warst ja da, auf unserer Hochzeit lief Haftbefehl. Ja. Echt jetzt? Ja klar, wir haben eine Rolle mit meinem Besten gefeiert. Klar. Beste. Finde ich geil. Saudi Arabi Money Rich, finde ich auch. Boah, gut. Das ist auch gut, ne? Aslak. Aslak. Ja, schön. Hafti, schöne Grüße an dich. Schöne Grüße an Hafti von Pixel und Plastik, von der gesamten Crew. Ja, so sieht's aus. Ich weiß gar nicht, wie wir schon wieder solche Turns hier nehmen. Ich finde das immer wieder spannend. Aber ja, ich habe die beiden Typen auch gesehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was wolltest du sagen? Ich habe auf der Börse, ich bin der Spätzünder von uns dreien. Wir haben Haftbefehl eingeladen gerade. Ich bin der Spätzünder. Ich war bei Manu von Sammel. Blablabla. Was ist denn los hier? Haftbefehl ist bald dabei. Ja. So, Ruhe jetzt. Noch so. Von dem Film. Nochmal vorne, genau. Ich war bei Manuel von Sammelschutzhüllen mit euch. Ihr hattet den ja schon vorher mal in Duisburg abgefangen. Ich habe den jetzt gesehen. Und habe mir auch die Hüllen jetzt, meine Hüllen bekommen. Und muss echt nochmal sagen: Wahnsinnsqualität. Ja, ne? Das war, ey, auf Millimeter passen die Dinger, das ist echt krass. Ich finde es einfach richtig geil, was der für eine Akribie an den Tag legt. Der ist da sehr, super, sehr gewissenhaft, ne? Hinterher und das finde ich schön. Ich kann echt nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwas habt, was ihr wirklich schützen wollt. Der Manuel hat auch gesagt, ist scheißegal, muss kein Videospiel sein. Der hatte einen Schuhkarton dabei für irgendwelche Sneakers und lass den immer noch, was ist los mit dir? Ich wollte jetzt sagen, wenn ihr irgendwas habt, was ihr schützen wollt, aber ich spare mir jetzt. Sag jetzt nicht euer Glied. Zu spät. Zu spät. Ja, aber nein, Manuel. Ist ja, aktuell ist ja auch so ein Hype mit Sneaker. So, die kriegst du auch irgendwie in Limited Editions für ja, 3000 Euro von, was weiß ich, Jay-Z oder so. Aktuell ist gut, ne? Also, es war eigentlich schon. Ja, ist ja schon lange, ja. Da kam aber jetzt ein Sneaker raus zum 30-jährigen Jubiläum von Alien, von Reebok auch und so. Auf jeden Fall macht er auch für die Schuhkartons, macht ja. Er Sammelschutzhüllen. Ich hatte jetzt für die beiden 3DS-Teile Bravely Default und Bravely Second für die Collector's Editions habe ich die Hüllen gekriegt. Dann für meine Gamer-Verpackung, die wir jetzt letztens nochmal gepostet haben, die ich gebügelt hatte im letzten Podcast. Dafür habe ich eine Schutzhülle für den Hyperboy, für die OVP eine Schutzhülle. Und muss sagen, echt, also die passen wie Arsch auf Eimer. Ne? Das ist echt super. Also von daher hat sich die Börse für mich schon mal gelohnt, den Manuel kennengelernt, echt ein super Typ. Nochmal, wir können den ja nochmal verlinken hier drunter. Immer. Ja, ich finde, wir sollten den grundsätzlich einfach zwischendurch mal verlinken. Genau, ja. Der macht schon echt coole Sachen. Ich muss meine Actionfiguren, wenn die dann kommen, auch mal abmessen. Also der gibt sich da echt super viel Mühe. Ne? Ja, absolut. Dann habe ich eigentlich wieder nur Gamerspiele gekauft. Echt? Hast du nichts anderes gekauft? Nö, ich habe nur Gamerspiele geholt. Ich wollte eigentlich Baldur's Gate, Dark Alliance und Dark Alliance 2 für den GameCube kaufen, hat aber irgendwie keiner. Keine Ahnung, eigentlich ist das so ein Titel, der immer überall rumfliegt. Auf jeden Fall hatten die den nicht. Dann habe ich mich wieder auf Gamerspiele beschränkt. Ich war beim Björn vom Männerquatsch-Podcast. Jo, alter Kumpel von mir quasi. Genau, können wir auch mal schön grüßen hier, der hört uns ja auch immer zu. Bei dem habe ich ein paar Spiele geholt, hab noch mit dem gequatscht. Dem fehlen knappe 50 Titel zum PAL-Fullset für den Gameboy. Das ist wirklich auch beeindruckend, denn das sind ja nicht wenig. Ja. Genau. Da haben wir jetzt so ein bisschen gequatscht, falls ich irgendwas hier doppelt hätte und so, da müssen wir uns nochmal irgendwie austauschen. Aber lose, ne? Genau, er hatte komplett lose. Ich sammle ja auch eigentlich nur lose. Ich hatte jetzt, Packi, ich habe dich ein bisschen nachgemacht und habe mir auch nochmal eine japanische Tetris Gameboy-Version geholt in OVP, weil die einfach so schön aussieht und die 5 Euro gekostet hat. Auch auf der Retro-Börse. 5 Euro? Bei dem Typ, wo wir standen, der die japanischen Module gehabt hat. Ja, da habe ich dir meine ja in Bochum gekauft. Komplett auch? Komplett im Box, ja. Oh, mega. Schön. Ja, ja, die japanischen Gameboy-Spiele sind echt toll, ne? Also die in OVP. Die haben ein schönes Format so, ne? Und es wirkt halt super exotisch im Regal. Ne, durch die Schriftzeichen halt und so. Ja. Schön. Dann hatte ich mir, bei dem hatte ich mir noch ein japanisches Roland's Curse, so ein Action-Adventure, das nur in Japan und Amerika erschienen ist, in OVP geholt. Einfach nur mal für die Sammlung. Ansonsten, wie gesagt, so ein paar günstigere Titel. Beim Björn habe ich, glaube ich, insgesamt 60 Euro für, waren da 12, 13 Spiele oder so. Also alles so kleinpreisige für 4, 3 Euro Titel. Ja, cool. Obwohl, ein, zwei größere Probotector 2 habe ich beim Björn noch geholt. Das war ein bisschen teurer und noch, ja, noch da geholt. Naja, ist ja auch egal. Björn und ich wissen, was wir gekauft haben. Ja, genau. Ich glaube, wenn wir gerade von den Käufen sprechen, Strilli hat ja nicht so richtig viel geholt. Ich glaube, der hat sich nur ein Game geholt, ne? Ist das richtig? Ja, ja, ja. Aber das ist auch in Ordnung, weil ich bin mit der Intention auf die Börse gegangen, Mega Drive-Spiele zu kaufen. Und ich habe mir, also ich wollte nach Mega Drive, Dreamcast und NES gucken. Und habe mir im Endeffekt ein Mega Drive-Spiel gekauft, weil das auch das war, was ich am liebsten haben wollte und am meisten nachgesucht habe. Habe zwei Exemplare gefunden. Eins war 10 Euro günstiger und in sehr gutem Zustand. Und zwar Streets of Rage 1. Streets of Rage 2 besitze ich schon. Jetzt fehlt mir noch Streets of Rage 3, was extrem teuer ist im Vergleich. Und tja, da muss ich mal gucken. Aber das hat mich sehr glücklich gemacht und hat mir auch vollkommen ausgereicht bei den ganzen Preisen da. Irgendwie habe ich gedacht, nee, kommt. Dann kaufe ich mir lieber ein Spiel, wo ich Bock drauf habe und dann kostet das ein paar Mark mehr, statt irgendwie 5 Spiele, die günstig waren, aber die ich halt wirklich nur in den Schrank für die Sammlung stelle und wahrscheinlich niemals spielen werde. Deswegen war ich sehr glücklich. Das ist natürlich auch ein mega geiler Titel, ne? Ja, eben. Und ich habe irgendwie, ich habe in letzter Zeit so mega Bock, fürs Mega Drive Titel zu sammeln, die einfach so geile alte Cover-Artworks haben, die so richtig, richtig, richtig 80er aussehen. Also mit muskulösen Proleten, mit Spikes und engen Jeans. Mit den beiden von der Messe, oder was? Und, ja, nee, mit den Two Crew Dudes. Kennt ihr das Cover? Das müsst ihr euch mal angucken. Boah, Alter, mega. Das strotzt vor Testosteron, ey, das Cover. Übel, ne? Das Logo ist auch so geil. Und überhaupt so diese ganze 80er-Ästhetik. So, habe ich mir inzwischen hier in meinem Regal so die schönsten Covers habe ich mir irgendwie vor meine gesamte Mega Drive-Sammlung gestellt. Man sieht gar nicht, welche Spiele ich habe, weil davor die ganzen Covers halt stehen und nicht nur mit dem Buch. Oh, ich freue mich schon, wenn ich nächstes Mal bei dir bin, sehe ich einfach 10 halbnackte Typen auf Mega Drive-Covern. So in etwa ist das, ja. Ja, aber halbnackte Typen auf Mega Drive-Covern habe ich ja auch. Ich habe mir ja Golden Axe 2 mitgenommen. Ah ja, da sind ja auch nur also richtig halbnackte drauf, ne? So ein halbnackter Zwerg. So ein halbnackter Barbar und so eine halbnackte Amazone, ne? Also das schreit ja auch 80er, zwar nicht so moderne 80er, aber so Conan-Geschichten waren ja in den 80ern auch ziemlich fame, so Barbaren und, voll, und ja. So, ja, solche Filme halt, ne? Ja. Und Outrun fürs Mega Drive ist natürlich auch schwer 80er. Ah ja, stimmt, absolut. Ja, mehr 80er geht, glaube ich, nicht. Geht eigentlich gar nicht, ne? Das ist wirklich. Ja, Mega Drive, mega, mega geile Konsole. Ich liebe die Mega Drive total. Ja. Ich habe nicht ein Spiel für den Mega Drive. Ich sammle so gerne fürs Mega Drive, weil die Spiele in schönem Zustand sind, weil man die oft komplett kriegt und weil es viele, viele tolle Titel gibt und einige ja, einige Exklusivsachen, die man für das Nintendo, also fürs SNES nicht kriegt. Ich mag das Mega Drive total, ja, gerne. Gute bei Mega Drive, gerade die Hüllen, weil die halt aus Plastik sind, ja, gehen die halt nicht so schnell kaputt wie eine Super Nintendo. Das sind häufiger mal sehr gut erhaltene Spiele als vom NES, genau, oder SNES oder so. Ja, aber das Negative an der Geschichte ist, du findest kaum leere OVPs und Anleitungen. Ich finde ja immer wieder leere OVPs für NES und SNES. Ich habe ja erst letztens einen richtigen Stack an leeren OVPs gekauft, auch Big Boxen. Ja. Und auch ich habe eine ganze Tüte beim Alles, eine ganze Tüte. Das sind über 40 Anleitungen für NES, SNES, Game Boy und N64 habe ich gekauft. Du findest es kaum fürs Mega Drive. Also ja, weil halt die Kopien immer komplett im Box bleiben. Du findest das wirklich entweder lose Module oder halt wirklich komplett. Ja. Wenn du mal eins findest, wo keine Anleitung dabei ist, dann kannst du dich auch darauf verlassen, du findest die Anleitung lose nicht. Das hast du auf der Börse ja auch gesehen. Manche hatten ja ganze Ordner mit Gameboy und NES und SNES-Anleitungen, aber Mega Drive so gut wie gar nicht. Ja. Ja. So, Leute, lass uns zum Thema springen. Jo, lass mal gerne machen. Ich bin ganz heiß, genau, wie Frittenfett. Monster in my pocket, ey. Richtig, Monster in my pocket. Because these monsters in my pocket are so much trouble when they're together, I have to put each one of them in their own box. You'll find 16 to collect free in special packs of Kellogg's Frosties. They're great! Dennis, du als Anglist, wolltest du das einmal für uns übersetzen? Gerne. Da kann ich mal wieder mit meiner Expertise hier glänzen. Es geht um taschenformatige Ungeheuer. Ja, sicher. Ne? Mein Gott, du bist wortgewandt. Das muss man dir lassen, ne? Danke, ja. taschenformatige Ungeheuer. Ist so, toll. Ist so. Ne? Die wenn wir dafür nicht den Grimme-Preis kriegen, dann weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Nobelpreis. Literatur-Nobelpreis. genau, also es war damals in den 80ern einfach so ein, oder später 80er, ich weiß gar nicht, wann die erste Serie im Endeffekt online ging. 1990. Online 90er. Ging, sage ich vor allen Dingen. Aua, mein Kopf. 1990 ist die erste. Ja. 90, ja, guck mal, später 80er. Es ist ja quasi. Ich finde es ja alles verschwimmend. Also, 1990, schön. Da kamen so wundertütenmäßig diese Pakete raus, die gab's dann, da gab es dann irgendwie, weiß nicht, so 20 Monster drin oder 10 oder wie auch immer, gab es so unterschiedliche Formate, konntest halt gucken, oder du hast irgendwie so einen ganzen fetten Karton geholt. Und da waren dann randommäßig diese Monster in My Pocket drin. Und pro Serie gab es dann unterschiedlich viele Monster. In der ersten Serie gab es, glaube ich, 48 Stück. Und dann konntest du halt irgendwie hingehen und sagen, okay, ich kaufe mir hier so ein 20-Pack und hier so ein 10er und hier so einzelne Tütchen oder so. Und dann hast du halt so gesammelt und geguckt, dass du die alle zusammengekriegt hast. Und das waren so Gummifiguren, also so die waren so halbhartes Gummi irgendwie. Farblich irgendwie waren die alle bunt und also aber einfarbig. Es gab es aber dann trotzdem, es war dann trotzdem so, dass die random eingefärbt waren. Also du konntest zum Beispiel die Medusa, die gab es dann in grün, in lila, in rot und blau oder in gelb oder was. Konntest du dann halt so per Zufall, hast du die dann quasi gehabt und dann konntest du tauschen. Die waren alle so, was weiß ich, 5 cm oder so groß. Ja. Würde ich jetzt mal so schätzen. Und haben halt einfach sehr gut in die Hosentasche gepasst. Und genau. Was sehr typisch deutsch, sage ich jetzt mal, war, oder beziehungsweise was als Marketing-Gag so auf dem deutschen Markt stark vertreten war, war nämlich das Panini-Sammelalbum. Das gehörte dazu. Da konnte man, das konnte man kaufen am Kiosk, an der Trinkhalle oder im Zeitschriftenhandel. Die Dinger habe ich geliebt, als ich ein Kind war. Boah, ja, ich auch. Ich hatte auch diverse, ey. Wrestling, Super alles. Mario, Monster in My Pocket, ich habe keine Ahnung. Alles. Ich habe heute noch das Simpsons-Ding, da fehlt mir genau ein Aufkleber. Boah, den gibt es doch bestimmt auch nochmal bei eBay, oder? Die Nummer 49 fehlt mir. Das muss irgendein Aufkleber von Moe's Taverne gewesen sein. Ja. Witzig. Ja. Ja, jedenfalls, genau, das gab es halt auch, dieses Sammelheft. Und der Gag daran war, immer wenn du dann Sammeltütchen von Panini gekauft hast, waren da irgendwie so, was weiß ich, wie viele Sticker drin. Und dann konntest du im Heft immer gucken, ja, fehlt der mir noch oder nicht. Dann konntest du auch mal tauschen mit deinen Freunden. Und zu jedem Monster stand in dem Sammelheft aber auch eine wirkliche Legende drin. Also, wo kommt das Monster her? Und was macht das so? Irgendwie frisst das Menschen auf oder bewacht das irgendwie einen Schatz oder ist das irgendwie eine beschwörbare Dämonenkraft oder keine Ahnung, stand da halt so der ganze Lore, also die Hintergrundgeschichte, stand da dann in diesem Buch drin und dann konnte man da sammeln. Also im Endeffekt war das einfach so ein Sammelwut und du hast halt gekauft, weil du alle Monster haben wolltest. Genau. Und du hast halt dann blind gekauft. Das ist eigentlich so ein 90er Jahre Real-Life-Pokémon, oder? Ja. Also Pokémon ist ja so ein Ding, das heißt ja Monster in My Pocket und Pokémon ist ja kurz für all die, die es nicht wissen, für Pocket Monster. Und tatsächlich war der Name Pokémon ja für dieses Franchise Monster in My Pocket ursprünglich geplant. Also sollte erst Pokémon heißen. Man ist dann aber zu Monster in My Pocket übergegangen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob Pokémon da schon aktuell war in Japan oder warum man das gemacht hat. Aber im Grunde ist es ja ein Franchise mit einfach verschiedenen Geschichten, mit Videospielen, mit einer Cartoon-Serie. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht bei den Figuren an. Und was ich gelesen habe und was ich sehr interessant fand, ist ist ja rausgekommen, oder die Idee, ja, entstammt ja dieser Morrison Entertainment Group. Und die Morrison Entertainment Group ist ja eine Firma von zwei früheren Geschäftsführern von Mattel. Richtig. Das ist ja schon mal ganz interessant, weil Mattel ja zu dieser Zeit wahrscheinlich nicht mehr, aber ein paar Jahre vorher zum Beispiel mit den Masters of the Universe Figuren ziemlich bekannt war, wenn ich mich nicht vertue, auch mit Barbie. Und bei Monster in My Pocket handelt es sich ja eigentlich um so ein Franchise, wo es halt um Monster geht und da kommt ja eigentlich alles zusammen. Also was ich persönlich sehr krass finde, ist, dass ja sowohl Monster aus der Popkultur, also vielleicht Dracula im weitesten Sinne, obwohl er natürlich auch ein Ursprung im Volksglauben hat, aber halt auch irgendwie der verrückte Wissenschaftler, der unsichtbare Mann, bis hin zu biblischen Monstern. Vielleicht können wir später auf die Monster nochmal eingehen. Also da wird alles, was irgendwie Monster ist und Ungeheuer und Sagengestalt, wird ja da, taucht ja da irgendwo auf. Ich habe mir auch noch mal ein paar für später mal ein paar richtig krasse Dinger rausgesucht, wo man so denkt, meine Güte, wer kommt da drauf, diese Dinger als Kinderspielzeug zu verwursten? Ja, schon. Aber das war ja in den 90ern sowieso, ne? Da war ja Kinderspielzeug und auch Kinder-TV-Serien, wenn man so an Ren und Stimpy denkt oder ja, Beavis und Butthead war ja eigentlich nicht für Kinder, aber irgendwie so Sachen, die wir so geguckt haben und so weiter, gerade Ren und Stimpy und auch viele andere Nickelodeon-Sachen. Monsters. So richtig, Fokus, modernes richtig Leben. Fies und ekelhaft zum Teil und so richtig, keine Ahnung, mit Popeln und allem drum und dran. Ren und Stimpy. Ja, war da ganz weit da vorne. Genau, habe ich ja gerade gesagt, Ren und Stimpy ist da auf jeden Fall die Speerspitze, so richtig, richtig fies. Aber genau, die Monster, die waren... Da war ja alles durch die Bank weg dabei. Da waren dann Fabelwesen oder halt Filmmonster, wie jetzt Frankensteins Monster oder halt Dracula oder sowas. Wobei Dracula ja, wie du gerade schon gesagt hast, auch eher eine geschichtliche. Ja gut, Frankenstein auch. Das ist so eine Mischung halt, ne? Bei Dracula. Ja, die haben halt alles versucht reinzupacken, ne? Also von religiösen Sachen, Mythologie aus der griechischen Mythologie, genau. Dann irgendwelche Fantasy-Monster, Drachen. Dann aber auch so Science-Fiction-Sachen. Also das ist ja in den späteren Sachen, wir haben ja gerade schon mal ein bisschen gequatscht, da war auch einfach ein Poltergeist, also so paranormale Phänomene und so haben die da drin verwurstet. Ja, genau. Ganz, ganz, ganz komisch. Wir können ja vielleicht mit den Figuren jetzt mal wirklich im Detail anfangen. Also du hattest ja gerade schon gesagt, Dennis, so kleine, ja, Hartplastik ist es nicht, so ein weicheres Plastik, weicheres Gummi irgendwie, ne? Ja, genau, Gummi. Also du kannst schon auch die Körperteile so ein bisschen drehen. Also wenn ihr jetzt irgendwie mit denen wirklich spielen wolltest, dann konntest du schon mal dem einen Monster mit dem anderen einen runterhauen so und der Arm, genau. der war schon beweglich. Aber die haben halt immer ihre Grundform zurückgefunden. Also die waren jetzt nicht, die hatten jetzt keine beweglichen Gelenke oder so, war schon aus einem Guss, aber halt so gummiartig, dass sie wirklich beweglich waren auch, ja. Genau, du hast gerade gesagt, schon 1990 kam das raus. Der Herr Jeschke hat gerade schon gesagt, dann das Franchise gehört halt dieser Morrison Entertainment Group und im Endeffekt hergestellt wurden die dann nachher von Matchbox, die ja für so pocketformatige Spielzeuge bekannt sind, auch von den Matchbox-Autos. Und genau, also weiche kleine Monster in verschiedenen Farben. Zu den Farben können wir vielleicht gleich nochmal kommen, denn ganz so randommäßig ist das gar nicht. Wenn man nämlich harter Monster in My Pocket Fan ist, dann geht's auch um die Farben. Mhm. Okay, ja. Gibt's dann bei manchen Farben eine seltenere Wahrscheinlichkeit? Ja, ganz deutlich, ja, ganz genau. Und dann werden die auch höherpreisig. Ne? Mhm. Und wir hatten schon gesagt, Monster aus allen möglichen Ecken des, ja, also Popkultur, Griechisch, Japanisch, wir können gleich vielleicht nochmal ein paar richtig krasse Ausreißer nennen. Also alles, wo es Monster gibt, da hat man sich die Inspiration hergeholt und die waren halt immer versehen mit diesen Punktewerten hinten drauf. Wahrscheinlich damit die Kids irgendwie, wenn sie spielen wollten, so sagen könnten, mein Monster ist stärker als deins. Ich glaube, in der ersten Serie war der höchste Punktwert 25 und dann kamen ja ganz viele neue Serien raus und dann wurde dieser Punktwert auch erhöht. Ja, es gab, ich hatte vorhin noch mal kurz ein YouTube-Video gesehen, wo die auch über die Figuren gesprochen haben und auch speziell über die Punktewertung dahinter. Es gab wohl ein offizielles Spiel, das heißt, du hattest deinen Sack mit Monster in My Pockets oder hattest sie halt in der Hosentasche, hast dann random 5 rausgegriffen und hast dann quasi, du hast einen gezeigt, ich habe einen gezeigt, die Werte, der Wert hinten wurde verglichen und der den höheren Wert hatte, hat dann halt gewonnen. Mhm. Also hört sich jetzt super unspannend an, war wahrscheinlich auch, aber gab quasi offizielle Regeln. Also wir haben damals als Kinder, das kann ich jetzt schon mal sagen, nie damit gespielt im Sinne von, welches Monster ist stärker. Wir haben uns einfach nur damit beschäftigt und als Kind, also 90 war ich halt 6. Das ging natürlich ein paar Jahre, also ich sag mal so zwischen 6 und 8, war das natürlich einfach super spannend. Da hat man sich einfach für Monster interessiert. Punkt. Klar, ja. So, ja, mir ging es auch nie um die Werte hinten. Ich wollte ein cooles Monster haben oder. Genau. Und es ist ja im Grunde das Ü-Ei-Phänomen. Wie die verkauft werden, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber Dennis hatte gerade schon ganz richtig gesagt, eine Verkaufsform war halt eben so ein einzelnes Paket. Da war ein Monster drin und eine Sammelkarte für das Stickeralbum. Und das war halt von außen nicht ersichtlich. Also das ist ja so ein bisschen das Ü-Ei-Phänomen ohne Schokolade. Du kaufst was, weißt nicht, was da drin ist und hoffst natürlich, dass es ein cooles, starkes Monster ist. So, und das zieht natürlich bei Kindern total. Ja, klar, voll. Du wolltest natürlich, und das ist ja genau wie dann später tatsächlich, das auch bei Pokémon oder sonst wo, bei allen möglichen so Sammeltriebgeschichten irgendwie immer gegriffen hat, es ist halt einfach so, dass ja auch sloganmäßig ganz oft irgendwie sammel sie alle oder finde sie alle oder keine Ahnung. Das treibt natürlich immer an. Vor allen Dingen, dann kaufst du dir so ein Ding, guckst da mal rein sozusagen, ne? Oder was weiß ich, dein Elternteil hat dir so eine Packung, so ein Ding mal gekauft und dann ist da drin irgendwie so ein Werbeflyer und dann siehst du, was es noch alles für Monster gibt, und dann willst du die natürlich auch haben, weil dann findest du eins cool und dann fängst du an zu sammeln und so weiter. Also klar ist das alles irgendwie eiskaltes Kalkül, aber hat uns ja auch Spaß gemacht. Ja. Voll. Wie ist es, wollen wir, bevor wir jetzt in die Serien gehen und in die Spielzeuge, wollen wir da nochmal ganz kurz drüber sprechen, wie sieht es heute bei euch aus mit Monster in My Pocket? Also ich zum Beispiel habe unheimlich Bock auf Monster in My Pocket und suche schon seit Ewigkeiten mal eine bezahlbares Paket in OVP und tue mich da schwer mit, das zu finden, aber ich habe auf jeden Fall noch Bock, mir das ins Regal zu stellen. Wie sieht das bei euch aus? Welches war denn für ein Paket? Also ich hätte gerne, von Monster in My Pocket hätte ich gerne das Vierer, den Vierer, das Vierer-Paket. Mhm. Das Zehner, beziehungsweise, nee, gar nicht, das Zehner oder Elfer ist es, glaube ich. Das Vierer ist ja mit so einem durchsichtigen Blister, wo du alle vier Monster siehst. Dann gibt es ja noch dieses Größere, das ist, glaube ich, ein Elfer. Den hätte ich gerne noch. Ich hätte gerne das Sticker-Album, dann das Steckbriefbuch. Und ich hatte vor kurzem auch mal diesen Vulkan bei Kleinanzeigen drin. Boah, der ist geil, hart. Aber leider war der ziemlich gebrochen hinten und der wollte noch zu viel Geld dafür, dass der kaputt war. Ja. Aber die Sachen hätte ich gerne für mein Spielezimmer. Das kann ich gut verstehen. Also ich war natürlich dumm, weil ich ja im Laufe der Zeit einfach all meine Spielsachen verkauft habe, bis auf so ganz, ganz wenige Sachen, die irgendwie überlebt haben aus irgendeinem Grund, weil sie in irgendeiner Kiste verschollen waren, ich die dann wieder gefunden habe. Habe ich die Monster in My Pocket Figuren, die ich hatte, auch alle irgendwann mal vor, keine Ahnung, 8-9 Jahren oder sowas, habe ich die mal verkauft und da wirklich nicht viel für gekriegt, glaube ich, meine mich daran zu erinnern. Auf der anderen Seite heutzutage bei eBay, wenn du einfach so ein random Lot kaufst, so eine willkürliche Zusammenstellung von Figuren, kannst du auch für 20, 30 Euro oder so, kannst du ja schon mal irgendwie einen Grundstock besorgen. Also ja. Das geht einigermaßen, wenn du natürlich dann auf Farben achtest und auf Komplettheit der gesamten Monsterriege und allen 100, weiß nicht wie vielen Figuren. Jeschke, was hast du gesagt? 100? Bis zur vierten Serie waren wir bei 120. 120, ja. Und wenn die alle haben, wird's klar, dann musst du natürlich Geld ausgeben, aber ja, gut, ne, habe ich halt verkauft, war ein bisschen ärgerlich jetzt im Nachhinein, aber auf der anderen Seite, ich würde sie mir, glaube ich, nicht irgendwie so ausstellungsmäßig irgendwo hin platzieren, wie du jetzt packe in den Vulkan oder so, das wäre mir, glaube ich, egal. Dazu habe ich dann doch ein bisschen zu wenig Bezug dazu, weil ich nämlich heute bei der Recherche herausgefunden habe, dass ich eigentlich nur die erste Serie so richtig geil fand. Da fand ich echt fast jedes Monster und jede Figur cool. Beziehungsweise die hatte ich, glaube ich, fast alle und habe da auch die besten Erinnerungen dran. Zweite Serie, dritte Serie und vierte Serie kommen mir gar nicht bekannt vor. Also die habe ich gar nicht gehabt als Kind. Gerade die vierte Serie, wo die dann so teilbemalt waren, wo dann irgendwie mal ein Gegenstand in der Hand eine andere Farbe hatte als der Rest der Figur. Oder insgesamt auch einfach zweite, dritte Serie, die Viecher auch, ich weiß schon gar nicht mehr, was das alles für Tiere und Monster so alles waren. Irgendwie, die kenne ich also nicht. Also wo die sich die alle irgendwie aus welchen Nasen die sich die gezogen haben, das weiß ich auch nicht. Und ja, da können wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe hier eine ganz gute Liste offen. Aber ist schon so, die erste Serie war auch die bei mir am meisten war. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir auf dem, ich drop jetzt mal einfach hier Namen, auf dem Fröbelplatz damals in Oberhausen, das war ja so ein Platz, wo die Busse wendeten, nicht weit von unserer Grundschule, und da war direkt der Happy-Kiosk. Da haben wir dann oft mit unseren Figuren gespielt und wir hatten einen älteren Bruder von einem Kumpel, der hat uns immer die Storys schön flüssig aus dem Panini-Sticker-Album vorgelesen. Ah, und, cool. Man kam in so eine richtig schöne Gruselstimmung. Ja, das war, fand ich immer ganz toll. Also, ich weiß, dass ich die erste Serie auf jeden Fall ein paar hatte. Mhm. Ich weiß auch noch welche, als ich die Liste vorhin durchgeguckt habe. Ich würde mir die, glaube ich, jetzt nicht mehr hier hinstellen, weil ich die jetzt nicht so geil gealtert finde. Boah, ich finde die mega geil gealtert. Ja, also ich finde die, es gibt ein paar schöne, aber es gibt halt auch ein paar richtig hässliche. Auf jeden Fall. Also ich finde, von der ersten Serie gibt es so gut wie gar keinen hässlichen. Ich finde, okay, danach kommt viel Hässliches raus. Ja. Aber ich finde, von der ersten Serie finde ich eigentlich fast alle schön. Also wie gesagt, also ich fand den Vulkan grandios als Kind, den wollte ich unbedingt haben. Und wie gesagt, also ich finde ein paar ganz geil, aber ich glaube, ich würde mir jetzt hier nicht ein Fullset irgendwo hinstellen. So ein, zwei, wenn ich die irgendwann mal finde, so ein Winged Panther zum Beispiel, den fand ich richtig geil. Der Winged Panther war richtig geil, ne? Ja. Den fand ich auch mega gut. Den würde ich mir hinstellen zum Beispiel, aber ich sag jetzt mal so ein, keine Ahnung, die Mumie oder so, die ist jetzt für mich nicht besonders, ne? Ja, manche sind ja halt auch ein bisschen unspektakulär, schlicht und ergreifend. Ne? Und manche sind da dafür auch wieder richtig geil. Ja. Ja, ich meine, das hat natürlich auch was mit persönlicher Präferenz zu tun. Ne? Ob man jetzt Bock auf einen Zyklopen hat oder so, ob man den cool findet als Monster. Oder ja, klar, ob man jetzt Frankenstein cool findet oder Dracula. Da hat man ja meistens, hat man da ja irgendwie so Lager auch. Oder den Werwolf oder die Mumie oder so, dann findest du den einen gut, den anderen nicht. Dann, aber darum ging es halt, früher ging es da ja gar nicht drum. Wenn du jetzt sagst, okay, das würde ich mir vielleicht noch ins Regal stellen, aber das Monster jetzt nicht. Klar, kann ich vollkommen verstehen, geht mir so ähnlich. Ich würde vielleicht nochmal aus Nostalgie mir eine Handvoll holen. Keine Ahnung, ich immer auf dem Flohmarkt mal finde, aber ja. Die sind auf jeden Fall, die sind schon cool gewesen. Vor allen Dingen, ich habe halt damals auch einfach mir ein wahnsinniges Monsterwissen angelesen, weil ich das halt aufgesogen habe ohne Ende. Ja, und wusste dann irgendwie, was eine Manticore ist oder wo Kali herkommt und so. So Dinge, die du halt nicht mal in der Schule lernst. Ne? Aber ja, Kali ist jetzt ein... Entschuldigung. Nee, bitte. Ja, es ist halt eine Göttin. Ich kann sagen, Kali ist jetzt Sinn. Einfach ein schönes Stichwort dafür, wie absurd auch einfach die Herkünfte sind. Ne? Ich habe jetzt gerade hier nochmal eine Liste offen von den Farben, also Olivgrün, Rot, Gelb, Lila und dann später auch Neongrün zum Beispiel und dann nochmal ein leichteres Lila und Neongelb. Also auch nicht alle Figuren gibt es in allen Farben. Aber du hast jetzt gerade Kali gesagt und Kali finde ich erstmal eine super geile Figur. Und ich finde, die spiegelt auch total wieder, wie krass die Leute da recherchiert haben. Also Kali ist ja eigentlich eine indische Gottheit. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie... Oder dann gibt es auch noch Baba Yaga. Kennt die noch einer von euch? Ja, ein russisches Monster, ne? Irgendwie aus dem slawischen Raum. Mhm. Und dann gibt's zum Beispiel in dieser... gibt es natürlich auch noch Behemoth. Und ja, ein jüdisches Monster. Genau, Leviathan, ne, auch aus dieser... Also die haben wirklich alles zusammen. Dann gibt es eine Medusa, einen bösen oder einen verrückten Wissenschaftler, die haben echt das Phantom der Oper oder das Phantom, die haben alles zusammengeschmissen und da waren echt ziemlich abgespacede Sachen dabei, ne? Ja. In der zweiten Serie gibt's Ganesha, eine indische Gottheit. Mega geil. Mega geil, aber wenn ich überlege, dass dieses Franchise Monster in my Pocket heißt und die dann eine indische Gottheit als Monster bezeichnen. Einfach ethnisch komplett unsensibel. Voll gut. Ja. Vollkommen, absolut. Uns als Kinder natürlich 100% egal. Vollkommen Wumpe. Hauptsache, ich kriege neue Monster. Aber ja. Aber die haben zum Beispiel später auch so kranke, ich glaube in der vierten haben die, glaube ich, dann, oder fünften haben die dann auch echt so abgespacede Sachen gemacht wie Burdulak. Also irgendeine ziemlich spezifische Vampirform aus der slawischen Folklore. Die haben einen Tengu mit reingenommen, den man ja aus dem Japanischen kennt, diese geflügelten Monster. Die haben einen Umiboso mit reingenommen, wie geneigten Videospielern aus Nio bekannt, aber tatsächlich auch ein japanisches Seeungeheuer. Die haben Jären reingenommen, den chinesischen Mannaffen, also so eine, ich will jetzt mal einfach sagen, so eine Art Bigfoot in China, ne? Und Bigfoot gab es aber schon in der ersten. Bigfoot gab es auch schon, genau. Ja. Aber die haben einfach wirklich, also da werden Leute einfach in Bücher reingerannt sein und alle Bücher über Monster und sowas durchforstet haben. Und da sind ganz abgespacede Sachen aufgetaucht, die ich als Kind natürlich super interessant fand und auch heute noch interessant finde. Ja. Ja, definitiv. Also die waren da schon sehr, sehr, sehr kreativ und haben auch viel, also gerade diese ganzen slawischen Sachen, das sind ja jetzt nicht so Sachen, die bei uns super bekannt sind. Also da muss man auch wirklich schon mal ein bisschen tiefer in irgendwelche Geschichtsbücher rumkramen, damit man so Sachen findet, ne? Ja, das stimmt. Aber das ist ja genau der Punkt, ne, was ich vorhin gesagt habe, dass du dadurch als Kind einfach auch auf so Fabelwesen und Figuren aus irgendwelchen Überlieferungen und Geschichten irgendwie gestoßen bist, die einfach, die du sonst niemals kennengelernt hättest, außer du hättest dann irgendwie Geschichte oder Theologie oder irgendwie sowas studiert. Und das fand ich halt schon cool als Kind. Also ich kam mir auch irgendwie schlau vor, weil ich dachte, oh, das ist ein griechisches Monster oder oh, das ist ein Problem, was ich heute noch habe. Ich komme mir auch heute noch manchmal schlau vor. Ja, das Problem habe ich nicht, weil ich bin halt ziemlich schlau. Oh, ja. Okay. El terror continúa. Con 24 nuevos y terroríficos Monster in My Pocket que vienen en tu chocolate juguete de moda. Colecciónalos. Son 24 nuevos monstruos de bolsillo. Con su leyenda y puntaje de fuerza. Ya están en todas partes. Juguete, tu chocolate sorpresa. Disfrútalo con mucho susto. Habt ihr ein Lieblingsmonster? Oder ja, habt ihr ein paar Lieblingsmonster? Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen nennen, bevor wir dann gleich vielleicht in die Form gibt, wie man die kaufen konnte. Kaufen. Jeschke, welche Monster feierst du besonders ab? Ja, wie gesagt, also den Winged Panther fand ich ultra grandios aus der ersten Serie. Ja, vielleicht für die Zuschauer, es ergibt sich ja jetzt von selber, wie sah der so aus? Achso, der Winged Panther ist halt in der Farbe lila hatte ich den, glaube ich, sogar. Hatte eine ganz schlechte Punktwertung von 5, also damit konntest du keinen Fisch vom Tisch ziehen, wie man so schön sagt. War halt ein Panther, der in so einer, der sitzt aufrecht und hat halt so zwei riesige Greifenflügel im Hintergrund und sein Maul ist aufgerissen und man sieht die Reißzähne halt. Mhm. Schon sehr imposant, fand ich. Voll, die Figur. Den fand ich auch cool. Ja. Dann würde ich sagen, die Chimera fand ich sehr, sehr geil. Ja, cooles Monster. Ist halt griechisches Monster, Löwenkopf mit einem Schwanz, was eine Giftschlange ist. Mhm. Auch einen schlechten Point Value, nur von 10. Ich hab mir nur schlechte Monster, die ich geil fand anscheinend. Ganz komisch fand ich die Harpie. Da habe ich mir immer irgendwas anderes drunter vorgestellt. Die haben die ganz, ganz komisch dargestellt. Ja, geht so. Also ich kenne viele Überlieferungen, die so ähnlich sind. Ja, aber man kennt halt so aus diesen ganzen Videospielsachen halt so Harpien sind für mich immer so, irgendwie so halb Vogel, halb Frau Gestalt. Mhm. Und das war ja hier überhaupt nicht. Das sah eher aus wie eine Schlange mit so einem weiblichen, menschenverzogenen Kopf irgendwie. Ja, mit Flügeln, ja, genau. Genau, da ist es halt auch wieder so eine Sache, es gibt viele Überlieferungen, vor allen Dingen gibt es verschiedene Übersetzungen. Ja, genau. Da werden dann bei jeder Übersetzung oder so werden dann auf verschiedene Details irgendwie Acht gegeben und dann musst du dich ja selber als Skulpteur, sagt man das so, ich weiß nicht, als Monster in My Pocket Spielzeug Hersteller. Oder Figürchenbauer oder so, da gibt es ja Leute wie bei He-Man ja auch, dass du aus Knete oder Lehm hast du deinen Grund geformt und da irgendwie mit einem Skalpell und mit deinen ganzen kleinen coolen Werkzeugen hast du da so ein Monsterchen geformt, den einmal kurz gebacken, den Lehm, und dann hast du da die Gussform draus machen können und zack. Und der Typ, der muss sich dann entschieden haben, ja, wie stelle ich das Ding denn jetzt da? Ne? Ja. Von daher, da gibt es natürlich Unterschiede, klar, aber ja. Ja, klar. Genau, also ich bin eher so, glaube ich, der tierische Fan, sag ich mal. Ich fand den Cerberus noch sehr, sehr geil. Ja. Den dreiköpfigen Hund, den man ja halt aus diversen Adaptionen in Filmen und so kennt. Ja. Und ich hatte noch aus der Serie 2, danach war ich aber auch komplett raus, weil ich habe mal geguckt, danach kannte ich gar keinen mehr. Den Gargoyle fand ich auch noch richtig, richtig nice. Mhm. Kann ich verstehen. Das wären so meine drei, vier waren das jetzt vier Stück, die ich, sag ich mal, bevorzugen würde. Ja. Mhm. Dennis, wie sieht's bei dir aus? Bei mir ganz eindeutig Monster Nummer 1 aus der gesamten Serie. Great Beast, ne? Ist das Great Beast. Das ist einfach ein wie so ein siebenköpfiger Drache, der so wahnsinnig muskulös ist, halt mit Drachenflügeln links und rechts, eher klein. Sieht aber eher auch so ein bisschen aus. Halt so ein bisschen humanoid halt. Ne? Genau, also, hat so einen mit Armen und total Beinen. Muskulösen Körper, aber irgendwelche Klauen an den Händen und auch irgendwelche Klumpfüße mit Krallen oder so, schwer irgendwie auszumachen. Aber halt sieben Drachenköpfe, mega krass. Und was ich auch cool fand, war die Hydra, die man ja auch, also irgendwie habe ich jetzt wohl mit Monstern mit vielen Köpfen, denn die Hydra hat ja auch, ich glaube, 9 Köpfe. Und in der Legende einer Hydra ist es ja so, das ist ja so ein Schlangenmonster, wenn du einen Kopf abschlägst, dann wachsen 2 nach. Das heißt, das ist im Prinzip, wenn du gegen die kämpfst, dann kannst du eigentlich fast nur verlieren sozusagen. Aber natürlich hatte ich auch ihre Schwachstellen und so, aber die fand ich cool. Die hat irgendwie, die sieht sehr geil symmetrisch aus. Also in der Mitte hast du diesen Körper mit dem Schlangenkopf und die hat irgendwie auch 2 Füße. Ich meine, irgendwie muss die Figur ja auch stehen. Hast du links und rechts auch Flügel und dann hast du links und rechts wie bei so einem Pfauen, auch nach oben hin spitz zulaufend, mehrere von diesen Schlangenköpfen. Sehr coole Darstellung, kennt man so eigentlich nicht als Überlieferung, finde ich cool. Von daher, griechisches Monster, fand ich super geil, sieht schön aus. Und ja, jetzt frage ich mich gerade, ist das denn so mit der Hydra, dass da auch die Köpfe nachgewachsen sind oder war das nicht nur bei der Medusa? Habe ich Quatsch erzählt? Nein, bei der Medusa war es nicht so. Bei der Medusa, die hat dich ja zu Stein gemacht, wenn du sie angeschaut hast. Ach so, genau. Wenn wir eins von Herkules mit Kevin Sorbo gelernt haben, dann dass einer Hydra für jeden abgeschlagenen Kopf 2 neue Köpfe nachwachsen. Genau. Ja, stimmt. Das ist schon absolut, das ist schon absolut richtig so. Genau. Das waren deine Lieblingsmonster? Die beiden und noch diverse andere, die ich auch cool fand. Den Werwolf, der hat so eine geile Pose einfach gehabt, so wie er die Arme so nach oben reckt, gen Mond, gen Vollmond und mit dem Mund quasi gerade heult. Sieht sehr schön aus. Ich fand den Behemoth halt sehr, sehr cool, weil das einfach so ein... Den hab ich hier stehen. Ah ja, geil. So ein Steingolem mit so einem fast wie so ein Stierkopf irgendwie. Sieht richtig cool und wuchtig aus. Und ja, viele, viele andere Monster fand ich auch cool. Es gab vor allen Dingen auch viele Monster, die ich irgendwie echt hässlich fand. Aber halt ja dann trotzdem irgendwie faszinierend so, ne? Also Behemoth ist auch so mit einer meiner Lieblingsmonster. Ich würde fast sagen Platz 1, weil das auch das Monster ist, an das ich mich am besten erinnern kann. Mhm. Was ich noch unheimlich geil finde, ist die Vampiress, also die weibliche Vampir-Tussi da. Mhm. Die mochte ich sehr, sehr gerne, vor allen Dingen, weil ich den Steckbrief im Panini-Album total cool fand. Und dann, ich mag einfach so die wuchtigen, dicken Figuren. Das ist jetzt natürlich nicht die weibliche Vampir-Geschichte da, aber es gibt zum Beispiel einen, der heißt Jotun-Troll, also so ein riesiger, mehrköpfiger Troll, den finde ich unheimlich geil. Wie gesagt, Behemoth finde ich ganz geil. Ich finde Kali unheimlich super auch noch, aber weil ich grundsätzlich Kali einfach total interessant finde als Göttin, nicht, dass ich da jetzt irgendwie einen Bezug zu hätte, aber finde ich halt so auch oft in den grafischen Darstellungen einfach total gut. Ja. Und ich finde aus der ersten Serie eigentlich fast alle Monster cool, bis auf den Greif, also den Griffin und den Tyrannosaurus Rex, der aus irgendeinem Grund da drin ist. Ja, genau. Eigentlich kein Monster, aber halt für Kinder so. Ja, Kinder lieben Dinosaurier, ja. Er muss da rein. Den fand ich tatsächlich auch geil. Den fand ich cool. Jurassic Park ist gerade raus, pack noch einen Dinosaurier rein. Aber ohne Scheiß, ne? Wenn du den anguckst, Sieht ja auch einfach nicht aus wie Tyrannosaurus Rex. Nein, weil der auch so voll lange Arme hat. Ja, genau, der hat so richtig wie menschliche Arme, so richtig, ja. Richtig lang mit Ellbogen und allem. Das sieht voll dumm aus eigentlich, so retrospektiv. Und auch der Kopf sieht gar nicht tyrannomäßig aus. Aber der ist eher Godzilla. Die hätten ja einfach Godzilla nennen sollen. Ja, vielleicht, aber der gefällt mir gar nicht. Cyclops finde ich auch noch geil. Kraken ist unheimlich geil. Da sind schon ein paar, oder Manticore, hatte Dennis gerade gesagt, sieht auch cool aus. Da sind schon echt viele schöne Sachen dabei. In der ersten Serie ist kaum ein Monster richtig. Der Ghoul sieht super aus. Ja, die sind schon cool. Also da haben sich die Leute auf jeden Fall Mühe gegeben, die auszumodellieren. Was schöne. Ich dann halt wirklich finde, was später abgenommen hat. Also gerade in Serie 4, die sehen einfach alle scheiße aus, finde ich. Finde ich jetzt persönlich gar nicht. Wir können ja vielleicht noch mal ganz kurz sagen, 2 geht noch mal in eine ähnliche Richtung. Ne? Ja. Also da haben wir dann auch... Da haben wir dann auch einen Drachen zum Beispiel dabei, aber auch irgendwie einen Swamp Beast, einen Golem, Scorpion Man, das Monster von Loch Ness ist dabei, Bishop Fish, den habe ich hier stehen. Super schön. Den hast du? Den habe ich hier stehen, ja, cool. In Hell Lila, Bishop Fish. Geil. Und super schönes Monster, Herne the Hunter oder Herne der Jäger. Aus irgendeinem Stück von Shakespeare bekannt und, glaube ich, angelsächsischer. So ein ziemlich früher Gott aus dem angelsächsischen Raum. Ja. So ein humanoide Gestalt mit so einem Hirschkopf und einem Jägermesser in der Hand. Sieht super geil aus. Also die Elbow Witch, Ganesha hatte gerade der Jeschke schon gesagt. Und wartet alle so hier. Was haben wir noch? Bloody Bones und so Dryaden, Gargoyles. Also das schlägt in eine ähnliche Richtung. Und dann sagt der Dennis ja, dann wird es langsam komisch. Ne? Ja, genau. Geht mir nämlich tatsächlich so, dass ich wirklich aus der zweiten Serie auch noch mich an Figuren erinnern kann. Wir können ja ganz kurz mal eben sagen, auch, dass man auch merkt, dass das Ganze abgenommen hat, ist ja auch sichtbar an der Menge der Monster. Denn wenn sie halt irgendwie weniger an ihr Produkt, an ihr Produkt glauben, dann bringen die weniger auf den Markt. Erste Serie hatte 48 Figuren. Zweite Serie hatte, lass mal kurz gucken. Die geht bis 72, sind... Und, 27 Figuren. Ja. Oder was? Und ungefähr. In der dritten Serie waren es auf einmal nur noch 2, 4, 6, 8, 9 Figuren. Ja. Obwohl die dritte auch wieder in eine ähnliche Richtung geht, ne? Sirenen, Centaurus haben wir da drin. Und Leviathan hatten wir gerade schon. Ich glaube, das ist auch aus dem jüdischen Glauben oder aus dem biblischen Glauben. Eins von beidem, ne? Kommt ja Serie 4 und die nannte sich ja Super Scaries. Und die Super Scaries waren ja, wie du gerade schon sagtest, auch nicht mehr einfarbig, sondern die waren etwas größer. Ich habe, glaube ich, einen hier stehen. Ja, da ist er. Ich muss gleich mal ganz kurz gucken, welcher das ist. Etwas größer und da war da schon mal so eine einzelne Waffe oder so ein einzelner Bestandteil war dann in einer anderen Farbe, oder? Ne? Also die waren das auch hat so mir überhaupt nicht gefallen, ne? Ja, ich finde die auch hässlich. Nicht so schön wie die ersten. Ich habe hier irgendwie so ein Panther habe ich hier stehen. Ich finde den aber gerade in der Liste gar nicht. Aus Gründen. Weiß ich nicht. Aber ich fand die von der Farbgebung, das hat echt nichts getan. Obwohl da auch wieder ganz abgespacede Monster drin sind. Der Boogeyman zum Beispiel ist dabei, ne? Jersey Devil, Vardoluk hatten wir, Poltergeist, Umiboso. Ja, aber guck dir mal den Poltergeist an. Der sieht doch total scheiße aus. Der sieht total scheiße aus, ja. Das ist so ein gelbes Gematsche, dann hat er drei schwarze Tassen auf einer so einer Hand, dann hat er ein rotes Beil und irgendwas im Kopf stecken. Das sieht total Mist aus. Richtig dumm aus, auch. Weiß nicht. Also die super. Also die auch super, überhaupt gar nicht gruselig. Also die super Scaries, cool. Die fand ich nicht so gruselig, muss ich sagen. Was ich dann fand, und die hatte damals ein Kumpel von mir aus dem Jahre 92, der hatte sogar dann die komplette Serie, ich glaube auch in so einer großen Verpackung, war dann nach Serie 5, waren ja die Super Creepies, also nach den Super Scaries kamen die Super Creepies und das waren ja im Grunde alles Spinnen und Insekten. Und weil ich einfach Spinnen und Insekten grundsätzlich super ekelig finde, fand ich die auch wieder ganz schlimm. Also Tarantula, die schwarze Witwe, Jumping Spider gibt's dann, Krabbenspinne und verschiedene Käfer und Raubfliege und Kakerlaken, also die fand ich schon echt ekelig. Super ekelig sogar. Habt ihr die noch auf dem Schirm? Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Es gab ja dann danach auch nochmal so eine Dinosaurier-Reihe. Das war die nächste Reihe, genau, von 93, die Dinosaurs. Das müsste doch eigentlich voll was für dich sein. Ja, theoretisch ja. Und ich kann mich vor allen Dingen auch noch an das an die Verpackung erinnern. Dass es die Dinosaurier halt gab. Und da war die Verpackung war halt aus Pappe und in der Mitte war wie so ein Blisterfenster, wo man die Monster dann drin gesehen hat. Und das war damals war es schon für mich so, ja, okay, das sind Gummidinosaurier. Also ich merke gerade, dass dieser Wolf, den ich habe, offensichtlich ein Säbelzahntiger aus dieser Serie ist. Mhm. Ja, genau. Fand ich also irgendwie nicht so toll. Aber das Problem ist halt, weil diese, du bist jetzt im Jahr 93, hast dann diese fünfte oder sechste Serie mit den Dinosauriern. Die sind in einer Farbe in 5 cm vielleicht groß, nicht ganz so detailliert. Du hast aber in jedem Laden hast du für eine schmale Mark irgendeinen anderen geilen Dinosaurier gekriegt, der wahrscheinlich 3-mal so groß war und 10-mal mehr Details hatte. Genau, ja, stimmt. Da waren sie einfach irgendwie daneben. Da, genau, das war halt so irgendwie nicht mehr ganz. Ich weiß nicht, so da ist man wollte man wahrscheinlich auf den Dinosaurier-Hype mit aufspringen. Ja, genau, genau. So, ne? Ja. Gibt ja dann auch nochmal diese Secret Skeleton Dinosaurs von 94, die habe ich gar nicht erlebt hier bei uns in Deutschland. Und dann gibt es noch die Serie 7, Space Aliens nannte sich die. Auch die habe ich nicht mehr bewusst erlebt. Kenne ich auch, nicht, aber ich gucke mir die gerade an. Und das sind alles so vollkommen willkürliche. Bist du auch auf raumhafen.de? Nee, ich bin auf monster-in-my-pocket.fandom.com. Okay. Okay. Die sind irgendwie vollkommen willkürlich. Ich meine, klar, Aliens, da kannst du natürlich machen, was du willst. Aber manche von denen sehen so absurd aus, dass es schon wieder witzig ist. Also aber ich glaube, ich hätte die trotzdem doof gefunden als Kind. Also bis 1, 2 und 3 finde ich die ganz gut. Dann die super scary finde ich, wäre nicht so geil. Die super creepies finde ich mega gut. Und dann kommen hier noch ein paar abgespacede Sachen. Und zwar einmal die Monster Wrestlers in my pocket. Also irgendwelche Wrestling-Dudes. Hier zum Beispiel Iron Mighty, Brad the Barbarian, also halt so humanoide Monster-Wrestler. Da ist übrigens auch der Tony dabei von der Kellogg's Frosties-Verpackung. Denn geil. Es gibt da auch eine Werbung von den Frosties. Ich habe mal eine Zeit, ich glaube, in den UK, wo halt in den Frosties immer ein Monster dabei lag. Deswegen haben sie ihn da wahrscheinlich aufgenommen. Also die finde ich ziemlich geil, diese Monster in Ringerdress einfach, ne? In diesem Ringer-Trikot. Zum Beispiel hier Piranha the Piledriver. So ein muskulöser, humanoider Piranha. Finde ich eigentlich mega witzig. Ja, schon. So. Und das Bloodsucker the Vampire. So ein super fetter Vampir in so einem schwarzen Ringer-Trikot mit einem Umhang. Finde ich witzig so. Und dann gibt's auch noch Sportstars in my pocket. Damit da ist so richtig absurd, ey. Gibt's dann halt ist auch wieder Tony dabei, da gibt's dann Eishockey-Monster und Basketball-Monster. Ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht der Space Jam-Geschichte geschuldet. Ja. Da hat man alles dann. Entschuldigung. Ja, das ist halt jetzt nur noch die Kuh-Melken-Zone. Die liefen lange gut und dann gucke ich, was habe ich noch nicht gemacht? Ich hatte alle an Mythologien durch. Dann nehme ich irgendwelche Sportleute und mache dann irgendeinen Quatsch damit, so, ja. Keine Ahnung, dann bin ich raus. Dann gibt es auch noch Ninja-Monster, Franken-Ninja, Skeleton-Samurai, völliger, aber das ist alles so ein Ding aus den Staaten und aus den USA. Ich persönlich habe eigentlich bis hier in Deutschland habe ich das mitbekommen, ich glaube bis zu den Dinosauriern und wie gesagt, die Super Creepies fand ich noch ganz geil, super scary, nicht so sehr. Und 1 und 2 und 3 fand ich ganz witzig. Wollen wir vielleicht mal kurz drauf eingehen, wie man die kaufen konnte, Dennis? Du hast gerade schon gesagt, so einzelne Pakete. Ja, bitte gerne. Du weißt da, glaube ich, am besten Bescheid. Ja, genau. Also es gab verschiedene Kaufformen. Einmal die einzelnen Pakete, hatten wir gerade schon gesagt, so Zellophanfolie irgendwie. Da war vorne was drauf gedruckt, Monster in My Pocket, da war eine Figur drin. Und das gilt jetzt nur für Serie 1. Eine Figur drin und ein Aufkleber. Dann gibt es einen Viererpack, der sieht ziemlich actionfigurmäßig aus. Also quasi eine Karte mit einem Blister vorne. Und in dem Blister waren 4 Monster drin. Was natürlich ganz gut war. Dann konnte man nämlich sehen, welche Monster da drin waren. Dann gab es bei uns in Europa noch ein 12er-Pack. Der war nicht durchsichtig. Das war eine Kartonage. Das waren 11 Monster plus ein Supermonster, also quasi ein Monster mit hohem Punktwert. Du hast ein Monster, ich glaube, das Supermonster da ganz explizit im Blister gesehen. Der Rest war verdeckt. Ja. Ja, dann gab es das noch in Neon zum Beispiel, aber das war auch so eine Geschichte einfach in den USA. Ich glaube, hier in Deutschland war vor allem das Vierer-Pack, das Zwölfer-Pack und auch wenn ich hier stehen habe, das Einer-Single-Pack ist eigentlich aus Italien. Ich weiß noch ganz genau, dass im Bonnyland in Oberhausen diese Einer-Packs auch lagen. Und alles andere gibt zum Beispiel auch ein 24er-Pack. Ja. Das ist dann schon fast wie so ein Vulkan angeordnet. Also quasi unten sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monster, dann 5, dann 4, dann wird es nach oben so ein bisschen zusammengeschmälert. Aber ich weiß noch ganz genau, 4, 12 und 1er, an die kann ich mich noch erinnern. Und davon hätte ich gerne jeweils eins. Jo. Ja, da habe ich mal gesehen bei den Neon-Monstern, denn die gab es dann auch nochmal, irgendwie in so einer Neon-Variante. Ich glaube, das war Serie 3. Ab da gab es die dann. Oder zwei sogar schon. Und da habe ich mal gesehen bei eBay, da kriegst du schon auch mal so für 30 Euro oder so ein Paket. Also das ist jetzt nicht absolut unbezahlbar. Das ist nicht absolut unbezahlbar. Das Problem bei eBay ist ganz oft, dass diese Figuren überwiegend, ich weiß nicht warum, aber manchmal ist es bei Actionfiguren so, dass die überwiegend aus Italien und aus Frankreich kommen und dann die Versandkosten ziemlich übel sind. Also ich habe jetzt auch ein paar Pakete drin, dann ist immer so 12 Euro Versand, 16 Euro Versand. Aber da hast du recht, für 30 Euro solltest du so ein Vierer-Pack in einem schönen Blister auf jeden Fall problemlos bekommen. Für ein paar Euro mehr kriegst du bestimmt auch ein 12er-Pack, obwohl ich den 12er-Pack gar nicht so interessant finde wie den Vierer, weil der Vierer ist halt schön, man sieht die Monster in dem Blister. Ist ja gut, ja. Hast du, also wir, ich glaube, wir können die 2006er Re-Release können wir ausschließen hier, ne? Beim Erzählen. Ja, wenn ich kurz anmerken darf, dass ich den gar nicht ungeil finde, dann können wir den ausschließen. Aber ich finde den gar nicht schlecht. Also finde ich den zu einem günstigen Preis, kaufe ich den. Okay, alles klar. Finde den nicht schlecht. Finde ich besser als diese Dinosaurier-Geschichte. Ja. Ja, also die haben ja aus der ersten, zweiten und dritten Serie einfach ganz viele neu aufgelegt, ne? In dem 2006er Release. Wir haben zum Beispiel auch unseren geliebten Winged Panda zum Beispiel ist wieder dabei. Allerdings sind die so komplett bunt. Also die haben die jetzt schon sehr detailreich dann aufgewertet. Ja, detailreich waren die ersten Figuren auch, total. Also farblich, sage ich mal, einfach detailreich. Ja. Das ist, weiß ich nicht, irgendwie nicht dann Monster in My Pocket. Ich will die einfarbig, wenn. Ja, ich find die auch geil. Also ja, das ist auch mein, also Serie 1 ist mein Favorit. Ja, definitiv. Serie 1 war die beste. Ja, kenn ich auch. Ja, geil. Dann haben wir ja das Spielzeug eigentlich fast so, also beziehungsweise die Figuren eigentlich fast abgehakt. Ne? Man kann jetzt vielleicht noch erwähnen, dass es zusätzlich zu diesen Sport und Basketball und Hockey und Ringerdingern immer auch mal wieder so einzelne Geschichten, das ist ganz dubios, so einzelne Geschichten gibt, über die selbst die Hardcore-Sammler gar nicht Bescheid wissen. Also es scheint auch irgendeine Glow-in-the-Dark Monster in My Pocket-Figuren zu geben, irgendwelche Premium-Figuren, die vielleicht nur an irgendwelche Angestellten oder weißt du, so Mitarbeiter vergeben worden sind. Da weiß man gar nicht so viel Bescheid. Es gibt ein Secret-Monster, was man angeteased worden ist auf einer Verpackung. Mhm. Das sollte dann auch nicht mit einer Nummer, mit einer Stärkenummer hinten Stern, angegeben sein, sondern mit einem Stern. Ja. Aber da hat, ich bin jetzt auf einer Seite, die nennt sich raumhafen.de, da ist so ein Spielzeugsammler, der hat so eine Seite da, der sagt selbst, ich habe so ein Ding noch nie in meinem Leben gesehen. Also, da gibt's halt auch so ein paar Sachen, wo man noch nicht ganz so Bescheid weiß, dass so Gerüchte, ja, finde ich ganz witzig, mal so nebenbei zu erzählen. Die Verpackung von diesem Secret Monster sagte, in jeder 10.000. Packung wäre eins von diesem Monster mit dem Stern drin. Ja, genau. Das ist also das hat noch keiner so, der hat auch gebeten, wenn das irgendwie einer mal so in die Hände kriegt, ihm mal ein Foto zu schicken. Genau. Also da haben wir jetzt quasi die Figuren abgehakt. Wir könnten vielleicht nochmal sagen, es gab natürlich auch noch so ein paar andere Spielzeuge damit, zum Beispiel Pox oder Caps, wie auch immer man die nennen mag, ne, diese komischen Hartplastik-Scheiben. Ich glaube, der Dennis hat die bei sich in der Man Cave stehen. Und Street Fighter, wenn ich mich da nicht vertue. Korrekt. Pappe. Ne, und Pappe dann halt diesen. Nur der Pork selber ist aus Plastik, mit dem du dann den Stapel niederschmetterst. Was für ein dummes Spielzeug, ey. Voll. Dann haben hatten wir die, alle. Ja, echt. Ich hatte die auch, ja. Und den, diesen Display halt, also diesen Vulkan. Und dann gab es natürlich ein paar Poster gab es. Es gab eine Seife von Monster in My Pocket, die auch so ein bisschen in Monsterform war. Es gab Ein Brettspiel gab es. Es gab eine richtig geile Lunchbox von Monster in My Pocket und eine richtig geile Thermoskanne von Monster in My Pocket. Und ich wette darauf, dass das ein USA-Ding ist. Es gab einen Drachen, den man steigen lassen konnte. Mhm. Ich sehe hier Pyjamas. Also eine geile Bauchtasche gibt's davon. Also man hat dann das Franchise auch auf irgendwie Pins zum Beispiel. Man hat das dann auf alles drauf gedruckt, was man so finden konnte. Manche Sachen davon sind ganz schöne Lizenzware, anderes ist echt so ein bisschen Billow. Aber genau, das wäre eigentlich das Spielzeug. Ja, so ist es, ganz genau. Und wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, in der Hochzeit würde ich jetzt mal behaupten, jedenfalls zu der Zeit, wo ich da halt wirklich viel von mitgekriegt und auch damit gespielt habe, da gab es ja dann, wie gesagt, auch dieses Panini-Sammelalbum. Da haben wir ja vorhin auch schon mal kurz erklärt, wie das so ablief. Paki, du hast auch gerade gesagt, bei jeder Figur, Einzelfigur, war dann halt auch dementsprechend dann die Karte dabei. Das weiß ich gar nicht, ob es dementsprechend war oder ob das random so, Figur und random, ah, random das Karte war. Ja, okay. Und ich weiß auch nicht, ob es einzelne Booster-Packs mit Aufklebern gab. Ich glaube fast ja. In Amerika gab es ja auch Sammelkarten davon, ne? Ja. Die hatten ja keine Aufkleber, die hatten quasi ja so wie Baseballkarten, ja, genau. Halt mit den Monstern, mit dem Artwork vorne drauf und hinten dann nochmal eine relativ genaue Beschreibung, so wie wir das hier in dem Sticker-Album hatten, von dem Monster, Herkunft und Alter und so. Ja, das war ja in Amerika auch weitaus gängiger. Also Sammelkarten waren ja Trading Cards, genau. Die sind ja viel, viel gängiger gewesen als hier. Ja. Ich hatte auch Baseball. Trading Cards, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Also ich sehe gerade, dass es die Möglichkeit gab, entweder durch diese Einzelverpackungen die Aufkleber zu kriegen oder aber auch über Monster in My Pocket Panini Sammeltüten und da waren wohl dann mehrere Aufkleber drin. Ah, ja. Ja, okay, das ist dann das Pendant zu den amerikanischen Sammelkarten dann. Genau. Genau. Ja, richtig. Und das war so ein klassisches Panini-Sammelalbum. Und das hat natürlich ja zu diesem Sammelhype und dem ganzen Marketinggetriebe sozusagen mit eingespielt. Ja, und dann gab es noch ein NES-Spiel. Das war ja damals dann auch total gängig und ist ja heute im Prinzip auch nicht anders. Können wir, bevor wir zum NES-Spiel gehen, noch eben ganz kurz das Steckbriefe-Buch erwähnen, was es auch noch gab? Ja, erzähl da mal was zu, weil da habe ich auch irgendwie heute was zu gefunden. Und es hat nicht so ganz Klick gemacht, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, das schon mal gesehen zu haben. Ja, das es gab ist, halt... Ja, sprich weiter, Entschuldigung. Nee, ich weiß ja gar nicht. Es ist also ist so ein Buch, wo die ganzen Monster auch nochmal drin beschrieben sind, so ähnlich wie in dem Panini-Heft, oder was? Genau, aber ohne, dass man halt sammeln musste. Ja, okay. Ach, krass. Ja. So, Steckbriefebuch Monster in My Pocket nennt sich das. Und das ist wirklich so ein gebundenes Buch, so in diesem typischen Format, was auch so diese ganzen, ja, wie soll ich das sagen, diese Was ist was Bücher und so, diese Geschichte. Und da hast du dann die einzelnen Monster. Ich kann euch gleich mal ein Foto schicken. Und das ist halt richtig schön gezeichnet. Sehr schöne Illustrationen drin und dann steht halt zu jedem Monster, also die Hälfte der Seite ist so Monster und die andere Hälfte ist dann eben Text, wo dann eben erklärt wird, was das Monster kann. Und das sieht wirklich, wirklich richtig schön aus. Das sieht fast gar nicht aus wie ein Kinderbuch. So, das ist schon sehr schön illustriert und das gefällt mir richtig, richtig gut. Das hätte ich auch gerne noch. Ja, genau, damit wir jetzt quasi die Bücher unter die Bücher einen Haken machen können, bevor der Dennis jetzt zum gemäß seiner Expertise zum Videospiel kommt. Ach ja, genau. Ja, wie das ja damals einfach gängig war, will ich mal sagen oder behaupten, gab es halt dann auch ein Videospiel von Konami. Ja, beziehungsweise respektive Palcom. Richtig, also Palcom Entwickler, Konami Publisher. Möchte man ja meinen, soll... Bitte? Sollen wir noch einmal ganz kurz erzählen, was die Palcom-Konami-Geschichte für einen Sinn hatte oder sollen wir das auslassen? Ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen, ne? Weil bei Nintendo war es damals so, dass du quasi nicht mehr als eine bestimmte Anzahl von Spielen pro Jahr auf den Markt bringen durftest. Das hatte als Grund die Angst von Nintendo, dass zu viel Shovelware auf den Markt gebracht wird, also wirklich mal eben schnell, schlecht und billig daher produzierte Massenware, die dann den Markt irgendwie verschwemmt und den Ruf der Nintendo Entertainment System Konsole beschädigen könnte. Das war so der Hintergrundgedanke. Sehr klug eigentlich, wenn man sich ja überlegt, dass ja vorher, bevor das NES auf den Markt kam, dieser krasse Videospiel-Crash passiert ist. Weil, gerade bei Atari, ne? Ja, bei allen, ja. Also jede Firma hatte plötzlich, nachdem Atari mit ihrem 2600 eine Heimkonsole rausgebracht hat, oder Intellivision, ColecoVision, die ganzen etwas größeren Systeme, Magnavox Odyssey und so, als die irgendwie alle Fuß gefasst hatten, haben dann irgendwie, hat jeder Elektronikhersteller irgendwie gedacht, wir brauchen auch so ein Ding. Und dann gab es Sachen von Panasonic und von, keine Ahnung, von jedem Hersteller, weiß nicht, zig Dinger, du kamst gar nicht hinterher. Und deswegen waren sich die Eltern irgendwann nicht mehr sicher, was soll ich denn jetzt meinem Kind überhaupt kaufen? Gibt es, weiß nicht, 50 Spielekonsolen. Jedes Kind hat eine andere, dann kannst du nicht tauschen irgendwie, du weißt nicht, welche gut ist, du weißt nicht, welche für dein Kind irgendwie gerecht wird wirklich und seinen Geschmack. Und dann hat es halt einfach diesen Crash gegeben, wo irgendwann einfach niemand mehr diese Dinger gekauft hat. Und Nintendo hat dann auch... Man muss ja auch sagen, für ein Atari gab es auch so viel Scheiße. Ja, eben mein drum. Gott, gab es da klar. Viele schlechte Spiele. Ja, boah. Vor allen Dingen auch schlechte Umsetzungen. Dann hast du irgendwie Automatenspiele gehabt, wie Pac-Man und Space Invaders, Defender und Galaga und was weiß ich. Und die waren halt am Automaten super geil. Und die waren zu Hause auf der Heimkonsole, auf dem Atari, waren die unterirdisch, unspielbar, hässlich ohne Ende. Einfach weil die Power halt nicht so groß war wie von einem dicken Automaten. Was ja später im Prinzip genauso war. Bis eigentlich technisch gesehen ja zum Neo Geo, der wirklich gleichwertig war, aber ja viel zu teuer. Und dann später wirklich in massentauglicher Variante erst bei der Dreamcast so passiert ist, dass du wirklich Spiele hattest, die aussahen wie auf dem Automaten, weil die Dreamcast ja auf dem Naomi-Board quasi basiert und das ja auch die Grundlage für viele Sega-Automaten war. Aber jetzt schweife ich mega hart aus. Du schweifst ab, worauf du hinaus wolltest, ist, um das zu vermeiden, um diese Limitierung, hat Konami dann quasi ein Tochterunternehmen, ne? Genau. Oder eine Subfirma, kann man sagen, oder? Richtig, ja. Also ich bin mir tatsächlich gar nicht ganz so sicher. Ich dachte immer, Palcom wäre von Capcom das Tochterding gewesen. Nee. Ich weiß gar nicht. Es gibt auch noch Ultrasoft. Was war das denn? Weiß nicht. Ich finde es heraus. Aber Palcom ist auf jeden Fall Konami. Ah ja, okay. Ja, macht ja Sinn. War ja in diesem Fall dann auch so. Und im Endeffekt haben sie dann dadurch, um einfach irgendwie nochmal jetzt das Ding abzuschließen, dadurch konnten sie halt mehrere Spiele pro Jahr rausbringen und dann dementsprechend halt auch mehr Kohle machen. Nachteil war dann auch, die Palcom-Spiele waren jetzt beispielsweise nicht ganz so geil wie die Konami-nativen Spiele. Leider bei, also natürlich nicht durch die Bank weg, aber so generell könnte man das schon so sagen, bei Monster in meinem Pocket für NES leider auf jeden Fall auch der Fall gewesen, denn wirklich kein gutes Spiel. Haben wir das alle drei gespielt, ist das richtig? Ja. Jo. Gut. Ja, Dennis, dann erzähl doch mal, was ist denn das für ein Game? Worum geht's denn da? Ja, im Prinzip, du kannst am Anfang halt auswählen, ein Spieler, zwei Spieler. Ich weiß nicht, dann wechselst du dich wahrscheinlich ab, so in klassischer Manier. Ganz am Anfang kommt ja erstmal die Story. Und die Story ist ja schon total Hanebüchen, oder? Oder nee, gar nicht. Du hast recht, erst spielt man natürlich sein Spiel aus. Ja, ja, klar. Entschuldigung. Ne? Ist natürlich aus, irgendwie kommt der Titelbildschirm, wechselt aus, ein Spieler, zwei Spieler. Dann kannst du dich entscheiden, ob du den Vampir spielen möchtest oder das Monster, also Frankensteins Monster. Beide unterscheiden sich kaum in der Spielweise. Ich hatte das Gefühl, dass das Monster gar sich nicht. So ein bisschen flotter spielt. Ja, findest du? Ich fand den Vampir etwas träger. Ich glaube, auch Frankenstein ist schneller, ja. Okay. Macht eigentlich gar keinen Sinn, hätte andersrum sein sollen eigentlich. Ja, macht null Sinn eigentlich. An sich spielerisch gar kein Vorteil, denn du kannst laufen, springen, es gibt einen Doppelsprung, immerhin, und du kannst schlagen. Du hast aber wirklich nur eine einzige Attacke. Du hast keine Sonderwaffen, keine Extrafunktion, keine Power-Ups, nichts. Jetzt bist du aber schon im Gameplay. Ne? Dann, wenn du das ausgewählt hast, kommt ja erstmal die Story. Und die Story ist ja schon so an den Haaren herbeigezogen, so lieblos dahingeschustert. Ja, weil du sitzt ja mit dem, also das Monster und der Vampir in ihrer Miniform sitzen vor einem riesigen Fernseher, der wo unten Palcom draufsteht, als wenn das der Fernsehersteller wäre. Und gucken Konami, Fernsehen. Konami, glaube ich, steht drauf. Und aber ja, genau. Konami steht da drauf, ja. Bei mir steht Palcom drauf. Okay, ich habe die US-Version gespielt. Ah ja, okay, das kann sein. Ich habe es gestern noch gespielt. Ich habe mir das Herrn Montabaur gekauft für ein Zwanni. Da steht Palcom, aber ist egal. Das kann ja durchaus unterschiedlich sein. Und dann flackert das Bild. Und dann kommt irgend so ein igelschnittiger Typ ins Bild, den wir gar nicht kennen, und sagt so, haha, während ihr Fernseh geguckt habt, habe ich meine Handlanger ausgesandt und die werden euch jetzt zerstören. Und dann sagt der Vampir zum Monster, nein, wir werden ihn zerstören. Und das Monster sagt, yeah, und dann geht's los. Also keine Sau weiß, wer ist der Typ da mit dem Igelschnitt und warum saugt er uns an und warum kloppen wir uns jetzt mit irgendwelchen Monstern. Und dann sind wir schon im Kinderzimmer. Und dann geht das Gameplay los. Also, weiß ich nicht. Finde ich schon schwach. Ja. Finde ich schon ziemlich schwach von der Story. Vor allem gemessen daran, was später der Cartoon für eine Story hat. Aber da kommen wir später drauf. Und dann sind wir im Kinderzimmer und dann geht das Gameplay los. Und du hast ja ganz richtig gesagt, wir könnten eigentlich gar nicht viel, ne? Nee, überhaupt gar nicht. Also wirklich wenig eigentlich. Du kannst echt laufen, hauen und springen. Und ducken. Und ducken kannst du auch. Aber du kannst jetzt keine Rolle machen, wenn du dich duckst. Du kannst nicht irgendwie einen Beinfeger machen, wenn du dich duckst und schlägst. Nichts werfen. Du kannst keine Waffen wie bei Castlevania oder so aufheben. Also, ja, also 2D Side-Scroller, ne? Spielt sich so ein bisschen wie so ein altes Kung-Fu auf dem NES, ne? Also von rechts und links kommen die ganze Zeit permanent Gegner und die spawnen auch immer neu. Und du musst dich halt einfach ranhalten und dann einfach die Gegner aus dem Weg räumen und dann weiterlaufen. Sehr, sehr billiges Konzept, weil du im Prinzip nicht designen musst groß, an welcher Stelle welcher Gegnertyp kommt. Wird natürlich trotzdem so gemacht, aber da werden einfach nur so Spawn-Punkte gesetzt, wo die Monster dann kommen. Und es ist halt sehr, es fühlt sich sehr lieblos an, das Leveldesign ist sehr lieblos. Das Einzige, was ich daran irgendwie hübsch finde oder witzig, ist, dass du tatsächlich, wie Paki ja gerade gesagt hat, du bist halt auch so groß wie so ein Monster in meinem Pocket-Figürchen. Das heißt, du kannst halt du läufst dann in dem Spiel auch durch so einen Haushalt. Und dann, weiß ich nicht, dann rollen auf einmal irgendwie so Golfbälle durch die Gegend und drohen dich zu zerquetschen oder du springst da irgendwie über irgendwelche Schubladen und kannst einen Haustürschlüssel aufheben und den auch andere Monster werfen. Der mich am Anfang mega irritiert hat übrigens. Ich hab den aufgehoben und hab gedacht, ja, okay, den musst du jetzt wahrscheinlich irgendwie bis ans Ende des Levels mit dir rumschleppen. Nein, musst du nicht. Musst du überhaupt gar nicht. Ich hab gedacht, den brauchst du auf jeden Fall, um irgendwas aufzumachen. Weil warum sonst sollte in einem Videospiel ein Schlüssel rumliegen, als dass du damit irgendwas aufmachen musst. Aber nein, es ist ein Da gibt es auch nur zwei Stück von, glaube ich. Also die Gelegenheiten, wo man sowas nehmen kann und werfen kann, sind auch sehr, sehr rar gesät. Ja, die aber sind später, ich weiß nicht, wie weit die gespielt haben, aber die sind später noch ein bisschen mehr in späteren Viertes Level. Ja, okay. Ja, ich habe bis zum vierten Schlüssel Level gespielt. Der erste Schlüssel taucht halt auch direkt ganz am Anfang auf, also relativ schnell nach ein paar Sekunden. Deswegen habe ich gedacht, okay, das ist so mein Game Design Hinweis darauf, dass ich diesen Schlüssel jetzt brauche. Ja, Pustekuchen. Total bescheuert. Und es ist halt auch so, dass du jetzt vielleicht auch wie bei einem Contra oder so, du kriegst halt auch keine neuen Attacken dazu, dass du irgendwelche Power-Ups einsammeln kannst oder wenn du die Punkte erhöhst, dass du dann irgendwelche anderen Attacken machen kannst, sondern du rennst im Grunde das ganze Spiel von links nach rechts und hast diesen Schlag, der noch so ein bisschen Funken sprüht und ja, du sagst jetzt, ja, kommt noch irgendeine andere Attacke? Ja, nee, Attacken nicht. Aber jetzt brech das mal runter und schalt unser Super Turtles-Fan-Dasein aus und spiel die ersten beiden Turtles-Teile für den Gameboy. Das ist 1:1 dasselbe Spielprinzip. Du kannst springen, du hast einen Schlag und du kriegst die Food Soldiers von rechts und links nur so hinterhergeworfen. Das ist aber halt Gameboy. Ich meine, wenn du auf dem NES gehst, und ich habe es ja gerade schon mal gesagt, also auf dem NES zum Beispiel ist ja in einer ähnlichen Ära halt auch Double Dragon 2 erschienen, wo du schlagen kannst, treten kannst, Gegner festhalten kannst, Ellenbogen ins Gesicht, Fuß, Würfe, Waffen benutzen, drei Superattacken oder halt eben auch die Turtles-Spiele, Turtles the Arcade Game mit einer Sprungattacke und so, was halt auch wo du dich auch noch in die Tiefe bewegen kannst. Ich hätte mir halt auch gewünscht, dass es nicht 2D ist, sondern dass es halt auch in die Tiefe geht. Aber du rennst nur von links nach rechts, hast diese eine Attacke, die ändert sich das ganze Spiel nicht. Und Dennis sagte jetzt gerade, da kommen mal so ein paar Golfbälle. Da habe ich übrigens gestern auch in meiner Aufzeichnung gesagt, das finde ich ganz schön. Dann kommt aber plötzlich wieder ein Hydrant, der viel zu klein ist, wo man auch nicht auf die Proportionen geachtet hat. Ich hatte gestern die absolute Flacker galore. Ich weiß nicht, ob das an meiner Konsole liegt, aber es war nur am Flackern, das Spiel. Ich hatte teilweise ziemlich üble Slowdowns, wenn die Gegner da gespawnt sind. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gestern von diesem Spiel unterwältigt. Ja, also ich weiß nicht. Leider auch. Ich weiß nicht, zum vierten Level, du läufst ja nicht von rechts nach links. Du hast nachher noch Level, wo du nach oben gehst. Du hast Ausgänge, die nachher oben links irgendwann sind. Du hast Kranfahrten noch, du hast Sprungpassagen. Alter, die Kranfahrt war doch wohl der größte Kack. Mein Gott, war die lang. Also, Entschuldigung. Du bist du, also, boah, nee. Also, ich hab's gespielt und hab nach dem dritten, ich glaube nach der Krake, dann hab ich noch dieses Level mit dem, dann hab ich gesagt, hey Leute, jetzt hab ich die Schnauze voll. Das ist mir einfach zu grottig. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ganz bei Dennis und sage, das ist sehr lieblos dahin produzierte Lizenzware. Schnell, schnell, schnell. Und ich finde es so schade, weil ich finde, aus diesem Franchise hätte man so ein schönes Beat'em-up machen können, aller weiß ich nicht, aller Double Dragon, aller Streets of Rage, wie auch immer, 3D mit geilen Monstern, aber das, und ich finde es auch grafisch völlig, also ich finde die Sprites auch überhaupt nicht geil irgendwie, ich finde es ganz schlimm. Also bei den Sprites würde ich sogar sagen, da habe ich auf jeden Fall schon weitaus Schlimmeres gesehen auf dem NES. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, man kann auch häufiger mal die Monster sogar erkennen, die gemein sind. Die da als Gegner. Die erkennt umrennen. Man eigentlich in der Regel immer, das stimmt, das haben sie gut gemacht. Ja. Also wenn man die Figuren kennt, kennt man auch die Monster im Spiel. Ja. Ja. Aber also ich bin da gar nicht so kritisch, aber ich bin auch ohne Erwartungen rangegangen. Du hast jetzt halt, keine Ahnung, ein Beat'em'up erwartet, ist halt einfach ein Action-Plattformer. Nein, ich habe kein Beat'em'up erwartet. Ich dachte, man hätte das machen. Ja, aber du vergleichst ja dann Äpfel mit Birnen, wenn du sagst, das ist ein schlechtes Spiel, weil Ich vergleiche das ja gar nicht. Ich habe ja gesagt, man hätte es machen können. Mein Problem war, dass in meiner Erinnerung Monster in My Pocket ein mega cooler Action-Plattformer war und ich dann eben diesen lieblos dahin gemüllten Schrott bekommen habe. Ich erwarte kein Beat'em'up, aber ich finde einfach 7 oder 8 Level lang nur eine Attacke, nur springen. Man kann nichts außer springen, Attacke ducken. Das finde ich ein bisschen zu wenig. Ja, aber das ist ja bei jedem Action-Plattformer so. Naja, bei welchem denn? Ich meine, du kannst bei Super Mario 1 fängst du an, die Power-Ups aufzusammeln. Ich weiß nicht. Für mich hat das Spiel einfach nicht. Für mich hat das nichts. Ich finde zu dem Spiel jetzt gar nicht. Nein, ey, ich habe es gestern zum ersten Mal gespielt und fand es einen ganz soliden Action-Plattformer. Ich hatte da jetzt nicht viel auszusetzen. Also ich hatte auch keinen Nostalgie. Es gibt vor allen Dingen Spiele, die halt von der Steuerung her so unspielbar sind, wie jetzt, keine Ahnung, so diese ganzen Lizenz-Actionfilm-Versoftungen, die man so vom Angry Video Game Nerd kennt. So. Ja, oder alles von den 13. 13. Alle Simpsons-Spiele, True Lies oder Terminator oder sowas, sind meistens halt alle so richtig, richtig schlecht. Aber ich glaube, True Lies ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Meine ich jetzt ernst. Für SNES? Ja, ich glaube, True Lies ist einzige ganz gute Schwarzenegger-Game für SNES. Meine ich jetzt wirklich ernst. Okay, ja, kann sein. Ich glaube, das war gar nicht übel. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, diese ganzen Versoftungen. Ja, da ist genau. Viel Schrott dabei. Ne? Da gab es einfach sehr, sehr viel Schrott. Und von daher. Aber ich finde zum Beispiel, du hast es ja mit Kung Fu verglichen. Ich finde Kung Fu zum Beispiel geiler. Auf jeden Fall. Viel geiler. Aber nur, weil es konsequenter ist und weil du halt nicht irgendwie diese Erwartung hast. Genau, ja. Und ich weiß nicht, also für mich, ich sag mal so, ne, ich habe jetzt gerade gesagt, das ist eine Gurke, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal, also als ein Spieler, zwei Spieler ist vielleicht auch nochmal was anderes, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen witziger ist, aber es ist ein Spiel für den schnellen Spaß zwischendurch, aber es hat halt null Tiefe. Hat er keine Tiefe, null, das Ding. Null Tiefgang. Ich habe da gestern in 40 Minuten durchgespielt, dann war das Thema auch, ich werde das auch nie wieder anpacken. Noch nicht mal, dass man sich auch bei der Story Mühe gegeben hätte, also es hat null Tiefgang. Ja, aber ey, welche Action-Plattform-Story zur NES-Zeit war denn wirklich ausgereift? Das war doch immer nur, irgendjemand ist entführt oder irgendjemand will die Welt und ja, aber du hüpfst dann da durch. Immerhin, jetzt haben wir ja gar nichts. Wir sitzen vorm Fernseher, da kommt ein Typ in Igelschnitt und sagt, ich mach euch fertig. Da sagst du, naja, aber selber. Und dann geht's los. Ja, also, so gut genug. Das ist ja nichts eigentlich. Okay. Na gut. Also, NES-Spiel. Ja, gut. Ja, ist halt schwer irgendwie zu sagen. Ne? Es gibt auf jeden Fall Spiele, die schlechter sind, aber es ist wirklich auch nicht perfekt. So, ja, ich sag jetzt ja auch nicht, dass das mein Top-3-Spiel aller Zeiten ist. War halt ein unterhaltsamer Action-Plattformer für die 40 Minuten. Also, genau. Und da ist es halt wieder, ich finde halt, es gibt ungefähr 15 Action-Plattformer, die ich deutlich besser finde. Aber das ist halt auch immer Geschmackssache. Vielleicht können wir einmal kurz preislich sagen. Preislich für die Sammler unter euch liegt das lose Modul so knapp bei 20 Euro. Das dürfte nicht das Problem sein, sich das zu besorgen, oder? Ja. In OVP wird es ein bisschen teuer. Je nach Zustand kann das auch schon mal in den dreistelligen Bereich gehen. Und was vielleicht noch zu erwähnen ist, was ganz interessant ist, ist, dass es ist ja auch eigentlich ein Unikat dann, wenn man das Spiel wirklich komplett haben möchte, dann muss man halt eben nicht nur die OVP, die Anleitung, den Schuber, die Styroporbox und natürlich die Cartridge haben, sondern bei jedem NES-Spiel Monster My Pocket war halt auch ein kleines Monster beigelegt. Genau, das ist dieser mega krasse Sammelkniff, ne? Und das ist das, was es heute extrem teuer macht, eben genau dieses Monster zu haben, was zum Spiel dann dazugehört. Denn wir wissen alle, wie wir als Kinder waren, Monster und Spiel gingen natürlich relativ schnell getrennte Wege. Ja, aber waren das Random Monster? Oder nee, ich glaube tatsächlich, dass es Monster waren, die dann zu diesem Spiel gehören. Du kannst also, glaube ich, nicht einfach ein Random Monster da reinpacken. Also gibt es nur ein Monster quasi, was nur im Spiel beilag? Okay. Ich glaube ja. Ich will da jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich habe da schon Preise von mehreren hundert Euros gesehen. Also das bewegt sich dann auch in so einer Preiskategorie wie ein Little Samson in OVP oder ein Banana Prince und so, wenn man dann eben dieses Monster dabei haben will. Und das ist, wie Dennis richtig sagt, das ist dann eben dieses super krasse Sammlerding. Genau. Also nochmal kurz zum Spiel, ganz am Ende. Ist eigentlich ganz cool, weil du kämpfst wirklich nochmal gegen jeden Boss in so einem Boss-Rush-Modus quasi, sag ich mal, im letzten Level. Und kommst dann wirklich dann zum Warlock, den du dann noch besiegst, der dann übrigens auch irgendwann aufgedeckt wird, dass der Warlock ist aus der Figurenserie. Aus drei, ne, glaube ich. Genau, ja. Und dann hast du nämlich, der Abspann läuft, dann sitzen die wieder vorm Fernseher und freuen sich, dass der defeated ist. Das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht, dass das Warlock ist. Ich dachte eigentlich, mit dem Eagle, der sah original aus wie Michael Dudikoff. Ja, tatsächlich. Nee, er ist aber Warlock. Auf jeden Fall hast du den dann besiegt in den normalen Fight, dann sitzt du da vorm Fernseher und dann kommt er aber nochmal und dann bekämpfst du quasi das Gesicht im Fernseher. Ah, jo, daran erinnere ich mich auch. Ja. Musst du das dann hauen, das Gesicht, oder was? Genau, das Gesicht wird dann immer einmal zu Schnee im Fernseher, dann kannst du dich positionieren, dann kommt das Gesicht. Also wenn der Schnee wird, hast du unten zwei kleine Gegner, die du überspringen kannst. Und dann taucht das Gesicht im Fernseher auf, kannst du springen und ein, zwei Schläge machen. Und dann schießt er aus seinen Augen zwei Elektrokugeln. Die musst du auch wieder überspringen und dann ist wieder Schnee und dann geht's halt immer so weiter. Das ist eigentlich schon ganz cool gemacht dann, ne? Ja, also wie gesagt, wenn du Level 4 irgendwie jetzt gespeichert hast oder so, versuch noch 5 und 6 zu machen, weil Level 6 ist eigentlich ganz cool mit dem Boss Rush am Ende. Das habe ich nicht. Ja. Naja, aber auf jeden Fall spielerisch haben wir jetzt schon gesagt. Artwork sieht super aus, finde ich. Also so eine Jeans-Pocket, wo die Monster so rauskommen. Das sieht ganz geil aus, oder? Genau, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Und das finde ich eigentlich sehr ikonisch, dass diese sowohl die Spielzeugverpackung quasi, als auch das Cover von dem NES-Spiel diesen Jeans-Look hat. Klar, Monster in my Pocket. Jeans war natürlich damals, ja, wie heute auch irgendwie immer in. Und da guckte dann irgendwie so mit zwei Händen links und rechts aus der Tasche heraus, irgendwie die beiden Hände, wie als ob sich da so ein Monster quasi gerade aus der Tasche rauszieht, guckte einen dann an. Fand ich immer schon irgendwie cool und intrigant. So. Und das Logo war auch cool, Monster in my Pocket. Das Logo war so blau, neongelb, irgendwie sah cool aus und hat mich schon immer irgendwie angesprochen. Deswegen war das schon was. Was sagst du als Experte zu dem Soundtrack von dem Game? Keine Ahnung. Also ich fand auch eher uninteressant. Naja, soundtechnisch war jetzt keine Glanzleistung. Übrigens, wo wir gerade von Action-Plattformen sprechen, wenn wir jetzt mal, ich weiß, ich hau da jetzt in die gleiche Wunde rein, Jeschke, ne? Aber wenn wir wirklich überlegen, dass wir auf dem NES halt auch Mega Man haben, ne? Und solche Geschichten oder die ganzen DuckTales und Chip und Chap-Geschichten, dann stinkt es schon ein bisschen ab. Ja, aber mir nur gerade ein, wo ich so durch mein Zimmer gucke. Klar, bei DuckTales hast du auf jeden Fall das geilere Leveldesign, klar. Aber du hast Sound, viel schönere Sprites. Du hast den Sprung, du hast den Jetzt halte ich doch nicht so an den Attacken fest. Ja, aber das war ja euer Kernding und du hast das ja dann mit irgendwelchen Beat-Emmers verglichen, wo du 10 verschiedene... Ich habe es überhaupt nicht verglichen. Ich habe doch nur gesagt, man hätte es besser machen können. Sage doch nur, eine Attacke ist mir ein bisschen wenig und ich finde... Ja gut, aber ich glaube, wir hören an der Stelle auf. Ich finde das ja immer ganz spannend, irgendwie auch mal kontrovers zu diskutieren, statt immer zu sagen, ja, finde ich geil, ja, ich auch, okay. Ja, aber die Frage ist ja halt, ich spiele einen Jump'n'Run ja nicht, um 5 Attacken zu haben. Ich spiele einen Jump'n'Run, um möglichst schnell von A nach B zu kommen und vielleicht noch ein paar... Ja, aber dann muss halt das Level-Design sein. Kannst du auch ein Formel-1-Spiel. Ja, wollte ich gerade sagen, dann muss das Level-Design. Jetzt guck dir doch mal die ersten Mario-Teile an vom Level-Design. Ja, Mario, ich bitte dich. Mario hat wahrscheinlich 50 Millionen an... Ja, aber dann guck dir Mega Man an. Dann guck dir vielleicht die DuckTales-Geschichten an. Was weiß ich, was ist da noch... Ich meine, da gibt es ja einige Sachen, die ich deutlich... Aber es ist ja auch Geschmackssache. Ich finde, es sieht matschig aus. Ich finde, es ist relativ lieblos dahin produziert. Ich finde den Sound nicht gut. Ich finde es langweilig, dass man nur eine Attacke hat. Das ist aber nur ein Punkt. Ich weiß nicht. Und es ist halt immer das Gleiche. So. Keine Ahnung. Wenn man wenigstens... Ich meine, mal wenigstens mal ein paar andere Level. Keine Ahnung. Aber das ist... ja auch Geschmackssache. Also ich habe bei dem Spiel halt null gefühlt, so muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch kein Vertreter davon, dass ich das jetzt einmal im Jahr spielen werde. Aber ich war halt, die 40 Minuten war ich unterhalten, als ich das gestern angezockt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nach einer Viertelstunde gesagt, mir reichte. Dennis, wie war das bei dir? Ich habe am Ende vom zweiten Level, beim zweiten Boss also quasi Der Yeti, ne? Nee, ach so, war der Yeti der zweite Boss? Dann Yeti ich ist den Boss 2, ja. Genau, nee, dieser Kraken. Das ist 3. Ja. Das ist Boss 3, ja. Genau, dann bin ich beim dritten Boss, habe ich mein letztes Continue verballert und dann hatte ich keine Lust, nochmal von vorne zu spielen. Von daher habe ich jetzt auch nicht so sehr gefesselt, dass ich das machen müsste. Ist aber trotzdem so, dass ich gesagt hätte, also ne, wenn jetzt zum Beispiel Jeschke, wenn wir beide jetzt zusammensitzen würden, wir hätten heute zusammen recherchiert, hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja klar, lass es auf jeden Fall noch zu Ende spielen. Wenn es eh nur irgendwie so ein Stündchen geht oder sowas, das schaffen wir. Ich finde, zu zweit ist auch nochmal eine andere Geschichte, Dennis. Also ich glaube, wenn wir beide zusammensitzen würden und hätten im besten Fall noch ein Bierchen auf, dann würde ich es mit dir auch zu Ende spielen. Aber halt dann im Einspielermodus fand ich es dann doch ein bisschen langweilig. Ja. Also gibt Schlimmeres, gibt aber auch Besseres. Ich fand es halt cool. Durchschnittlich, wie gesagt, gibt schlechtere, gibt weitaus schlechtere klar. Lizenzware. Gibt auch weitaus bessere Spiele, logischerweise. Ja. Aber ich fand halt schon einfach cool, diese Toy Story-Formel, du bist in dieser, als kleine Figur in der Welt. Das fand ich eigentlich schon ganz amüsant. Dann der zweite Boss, du kämpfst im Gefrierfach gegen einen Eisgolem, der dich einfrieren kann. Das ist doch völlig witzig. Mhm. Die Boss-Patterns, die sind jetzt auch nicht so schlecht. Die sind zwar auch simpel, aber auch da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Das stimmt. Du hast nachher noch diese Hexe, die hast du dann auf dem Bild 5 oder eine 6 Mal und davon ist dann eine quasi immer die richtige und die anderen sind Illusionen und dann musst du halt auch gucken, welche du treffen kannst. Also das ändert sich halt auch noch. Du bist nicht nur stumpf immer auf einen Gegner am Kloppen. Ja. Bei den Bosskämpfen. Ja gut. Ne? Ich würde sagen, wir schließen das mal ab. Denn es ist ja offensichtlich nicht wirklich die Zauberformel jetzt hier herauszufinden, warum und ob man das Spiel mögen oder nicht mögen sollte oder muss. Von daher ist es halt eh immer so Geschmackssache, was da jetzt gerade irgendwie Anbach ist mit so Videospielen. Muss halt jeder selber wissen, wenn du eh gerade total auf dem Monster in My Pocket Trip bist und da abfährst, dann guckt auf jeden Fall unbedingt mal rein. Lohnt sich einfach nur, um mal so geschichtlich zu wissen, was ist denn damals in diesem Kosmos des Spiele-Franchises noch rausgekommen. Von daher kann man das mal angucken. Ja, Paki, also ich würde es jetzt so langsam gerne mal irgendwann zum Ende bringen. Paki, du hast gesagt, es gab noch einen Zeichentrickfilm, ne? Ja, gab's, genau. Deep within a Transylvanian mountain, the world's most evil monsters were imprisoned. Dr. Henry Davenport, the invisible man, was their jailer. Alas, my friends and I underestimated our evil prisoner, Vampire. He planned to escape by shrinking, but the spell shrank Monster Mountain instead and blew us all the way to Los Angeles. Now we must recapture those evil monsters, Vampire, Medusa, and Swamp Beast. But it isn't easy when you're 1 inch high. Edgar Raven, the world-famous horror writer, was the only human who might truly understand our predicament. Unfortunately, he was away, but his 10-year-old daughter Carrie wasn't. And now we're just monsters in her pocket. Monsters in her pocket! Erzählst du davon noch was? Ja, kann ich gerne machen. Und zwar gibt es noch eine Zeichentrickserie, die war geplant mit 6 Folgen. Tatsächlich hat es nur eine Folge jemals geschafft, ausgestrahlt zu werden. Nämlich eine nur? Krass. Nur eine, genau. Nämlich Folge 2, die dann als Pilot-Episode galt. Die nennt sich The Big Scream. Und ja, ist eine Zeichentrickserie, produziert von Hanna-Barbera Studios, die ja in den 90er Jahren durchaus ein Begriff sind. Wir können vielleicht gleich noch mal ganz kurz erzählen, was Hanna-Barbera noch so gemacht hat. Und ja, es ist relativ schnell erzählt, was da passiert. Und zwar teilt sich das da so ein bisschen auf in die guten und in die bösen Monster, nämlich der Vampir, der ja sehr an Dracula erinnert, Medusa und Swamp Beast sind die bösen Monster. Und die guten Monster sind der Werwolf, die Mumie und ja das Monster und halt eben auch dieser unsichtbare Mann. Und es fängt halt so an, dass dieser unsichtbare Mann, der nennt sich da mit dem Namen Dr. Henry Davenport, erklärt, dass er die gefährlichsten Monster aller Zeiten bei sich eingesperrt hat in Monster Mountain. Und da ist dann auch der Tyrannosaurus dabei und Cyclops und halt auch eben dieser Vampir. Und der Vampir hat halt dann eben den Plan zu entkommen, indem er sich und die ganze Bagage da schrumpft. So kriegen wir dann diese Mini-Monster quasi hin. Und irgendwie bei diesem Zauberspruch schrumpft er halt sich und die Monster und schafft es aber auch noch, diesen Monster Mountain aus Transsilvanien nach L.A. zu pusten. Dann landen sie halt in L.A. und landen da bei einem jungen Mädchen, die Carrie Raven, die Tochter eines ganz berühmten Horror-Bestseller-Autors ist. Und dann geht's im Grunde los. Ihr könnt die Folge alle bei YouTube gucken, deswegen will ich jetzt nicht so viel spoilern. Dann geht halt eben diese eine ziemlich lustige Zeichentrickserie los, wo eben diese kleinen Monster versuchen, gegeneinander zu kämpfen. Die guten Monster wollen die bösen Monster einfangen. Die kleinen, also der Vampir und Medusa und so, die kleinen bösen Monster wollen die Weltherrschaft. Zwischendurch wachsen alle mal wieder durch Zaubertränke oder durch Schreie, schrumpfen dann aber auch in den unmöglichsten Momenten wieder zusammen. Und ist ganz süß gemacht und irgendwie befreundet sich dieses Mädchen dann mit den guten Monstern und packt die dann immer so in die Tasche von ihrem Poloshirt. Und deswegen sind wir wieder bei Monster in my Pocket. Wie gesagt, ich erzähle jetzt nicht die ganze Story, das sind 20 Minuten. Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine Folge. Auf YouTube. Und bitte? Nee, das ist doch eine Folge. Du hast doch jetzt schon, sag ich mal, Stuff für 2 Staffeln erzählt. Nein, das ist die erste Folge tatsächlich nur. Und wie gesagt, also da passiert ganz viel und da passiert ganz viel Witziges und das ist natürlich auch immer alles mit der Größe verbunden und das macht eigentlich Spaß zu gucken, schade, dass da nicht mehr kam. Eine ganz, ganz schöne Szene, die ich einmal ganz kurz erzählen muss, ist, dass dann der Vampir irgendwann groß wird, weil sie halt merken, dass sie durch die Schreie von Menschen wachsen die wieder. Und die sind halt im Autokino und da gucken sich Menschen Horrorfilme an und da schreit halt so eine Tussi rum und dann werden die groß. Und gehen dann in dieses Haus von diesem Mädchen und der Vampir jagt dann dieses kleine Mädchen und das Mädchen rennt dann in die Küche und sagt dann irgendwie, na tu mir nichts, wie wär's denn vielleicht hier mit einem Soda-Pop? Also mit so einem Softgetränk. Und der Vampir sagt dann, I never drink Soda-Pop. Oh, can we talk this over? We can talk later. Right now I'm dying of thirst. Soda Pop? Oh no, I never drink Soda Pop. Und wer gerne Vampirfilme guckt, der weiß, dass bei, also schon bei den Vampirfilmen mit Bela Lugosi, später auch bei Bram Stokers Dracula von, ich glaube, Francis Ford Coppola, immer wieder Dracula, als er diesen Immobilienmakler bei sich im Haus ja eingeladen hat, Wein anbietet und er sagt dann, ja, wollen Sie nicht auch Wein trinken? Und Dracula sagt dann immer, I never drink wine. Wo man ja schon weiß, okay, er trinkt halt Blut so. Und das fand ich schön, dass er dann gesagt hat, I never drink soda pop. Und ja, ist einfach ganz nett gemacht eigentlich. Das ist charmant, ja. Ja, ist wirklich charmant gemacht. Und ich habe jetzt gerade noch mal ganz kurz hier Hanna-Barbera auf und wollte einmal ganz kurz sagen, was die vielleicht so gemacht haben. Also, ja, Flintstones, ne? Genau, zum Beispiel. Zum Beispiel die Flintstones. Warte, ich will mal gerade gucken hier, wie heißt der nochmal? Yogi Bär ist vielleicht ist auch so eine Geschichte. Oh, ja, Yogi Bär war gut. Yogi Bär war ganz gut. Ich glaube auch, wie hieß der nochmal? Scooby-Doo ist auch Hanna-Barbera. Mhm. Ich glaube, wie nannten sich die? Nannten die sich die Wacky Racers? Diesen komischen Autos da? Ach, jo. Einer? Ja, das. Oder ja, durch ein Weltall und so. Ah, das hieß, glaube ich, also auf Deutsch hieß die Serie, glaube ich, anders. Ja. Paki und seine Freunde, Familie Feuerstein, ne? Mhm. Quick und seine Freunde. Ja, und sind ja also eigentlich schon große Serien, ne? Ja, ja, also mit Flintstones. Jetsons, haben die Jetsons auch gemacht? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher gerade, müsste ich mal schauen. Die Jetsons sind doch irgendwie in Deutschland völlig untergegangen, ne? Echt? Ich hab die Jetsons, geguckt. Alter. Ja, ich hab die geguckt. Ja, aber die hatten nie irgendwie so den Hype wie diese ganzen anderen Sendungen. Die liefen irgendwie immer so unterm Radar, finde ich. Ja. Ich fand die Tochter immer hot. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Doch, die hatten immer alle so geilen, so geil um den Hals schwebenden Schmuck und so. Ja, die Jetsons sind auch Hanna-Barbera, genau. Atom Ant Show ist Hanna-Barbera. Dann, was gibt's noch? Scooby-Doo hatten wir gesagt. Ganz viel Scooby-Doo, verschiedene. Da gibt's ja irgendwie so ganz viele Iterationen. Auch hier die Fantastischen Vier ist auch Hanna-Barbera zum Beispiel. Gibt's denn einen Grund, warum die direkt nach der ersten Folge schon, also weiß man da irgendwas? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich kein Erfolg. Weiß ich nicht. Ey, Alter, Captain Caveman, wer kennt den denn noch? Boah, ja, natürlich. Captain Caveman, super mega. Alt, ne? Super bärtiger Dude mit so einem Knüppel, ne? Ja, voll gut. Ja, Johnny Bravo. Johnny Bravo haben die auch gemacht. Oh, ich liebe Johnny Bravo. Cow and Chicken, I Am Weasel sehe ich gerade. Also die 90er, nee, Cartoon Network-Serie, ne? Mhm. Ja, ja, volle Pulle. Also, wie gesagt, ich würde euch wirklich raten, die 20 Minuten könnt ihr mal investieren. Das ist wirklich eine schöne, kurzweilige Unterhaltung, diese eine Serie. Schade, dass die 6 Folgen da nicht rausgekommen sind. Wirklich witzig. Auch wenn Dracula als Minifigur dann vor so einem riesigen Kampfhund steht und sagt, command me, obey me und so, ne? Und so, dann denke ich so, Alter, und der Hund interessiert einfach einen Scheiß so, weil Dracula hat auch seine Kräfte, ne? I command you to obey me, und der Hund guckt einfach nur so doof und knurrt den an und so, ne? Und frisst sich dann irgendwie in der Mumie fest in dieser Binde und so. Also ist wirklich lustig gemacht. Wirklich lustig gemacht. Ist auf YouTube guckbar, gönnt euch. Ja, ist auch echt ganz niedlich gezeichnet, also schon liebevoll. Hast du geguckt schon mal? Ich hab mal reingeguckt, ja. Ja. Ist ganz witzig. Ja, und ich glaube, viel mehr zum Monster in My Pocket gab es dann auch nicht. Das nächste wäre dann die 2006er Reihe. Die kann sich jeder selber angucken. Die ist außerhalb unseres Spektrums eigentlich. Ich finde die ganz schön. Aber ja, wie alt waren wir 2006? Da war ich schon 20, ist das richtig? 84? Ja, ne? Ne, 22, ist das richtig? Ja, ich war 23, also ja. Ja, dann war ich... Ja, da war ich natürlich aus der Phase raus. Ne? Ja, voll. Ich habe es überhaupt gar nicht mitgekriegt, dass da ein Reboot kam. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob es den in Deutschland überhaupt gab oder ob der nur in den Staaten war. Ja, würde mich auch wundern eigentlich. Aber ich, ist ein schönes kleines Ding so, ne? Ja, ich finde es auf jeden Fall nett. Also als wir gesagt haben, was wird denn unsere nächste Folge so thematisch, und ich gesagt habe, lass uns unbedingt mal wieder ein Spielzeug machen, ist ja immer so eine Sache. Ne? Wenn du dann sagst, okay, lass uns endlich über Turtles reden, dann muss man halt dann ja trotzdem auch sagen, okay, erstens gibt es tonnenweise Spielzeug. Zweitens müsste man dann auch über die TV-Serie und über die Filme und was nicht alles reden. Deswegen, da müssen wir uns dann nochmal irgendwie im Klaren drüber werden, wie wir das irgendwie aufbauen wollen, ob wir da verschiedene Folgen machen. Den musst du auf 3 aufteilen oder so. Eigentlich ja, genau. Und, mindestens. Und trotzdem ist es ja, auch, selbst bei Mask irgendwie, das ist so ein umfangreiches Spielzeug. Monster in My Pocket ging jetzt mal eben zwischendurch mit etwas weniger Recherche ging das mal irgendwie klar, das mit einzubringen hier bei uns thematisch. Und ich wollte einfach mal wieder über Spielzeug reden. Außerdem, wie gesagt, habe ich das nun mal selber als Kind auch gehabt und damit gespielt. Und das ist ja dann auch immer der Nostalgiefaktor, der uns ja hier eigentlich bei Pixel und Plastik auch hauptsächlich antreibt. Von daher, sehr schöne Sache. Hat mich gefreut, heute mit euch darüber zu sprechen. Und irgendwie da nochmal drüber nachzudenken, was da damals in unseren Hosentaschen für Monster gewohnt haben früher. Ja. Nee, genau. Sehr schön. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Ich wüsste nicht. Also wie gesagt, wir haben alles besprochen, unsere Lieblingssachen besprochen. Also ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe hier jetzt auch meine Dose mit Gin ausgetrunken. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal mit I never drink wine. Ja, schönen Dank. Schön, dass du dabei warst. Was tatsächlich stimmt, weil ich kein Weintrinker bin. Ja. Und der Herr Jeschke, was trinkst du nie? Also Wein ist sehr, sehr, sehr selten, aber nie trinke ich Kaffee. Für mich natürlich persönlich vollkommen absurd ist. Ich trinke niemals Sekt. Oh, Sekt mag ich auch nicht. Ich hasse Sekt. Alle finden das irgendwie sparky. Auch so ein Sektchen? Nee, finde ich absolut widerlich. Einen kleinen Prosecco und so? Bin schon dabei. Vertrage ich nicht, ja? Ich trinke auch keine Energy Drinks. Also ich trinke viele Sachen nicht. Was ich aber tue, ist zu jedem Ende einer Pixel- und Plastikfolge mich mit meinem Signature-Spruch zu verabschieden. Das werde ich jetzt tun. Bevor das geschieht, denn ihr wartet ja nur drauf, muss ich nochmal kurz darauf hinweisen, schaut doch mal bitte bei iTunes vorbei und gebt uns ein paar Sterne. 5 an der Zahl wäre schön. iTunes ist bald tot, genau. Ich weiß nicht. Dann sind wir in der neuen Podcast-App, ist ja dasselbe. Die teilen es halt nur auf 3 Apps auf. Hauptsache, ihr gebt halt, vergibt halt Sterne so, ist mir egal. Geht irgendwo hin und vergibt uns irgendwelche Sterne oder Daumen oder Likes oder Herzen. Wenn ihr wenn ihr das Monster in meinem Pocket mit dem Stern findet, könnt ihr uns gerne zuschicken. Das haben wir viel lieber als 5 Sterne bei iTunes. Auch geil. Auch das. Dann lieber 1 Stern. Das stimmt. Also ihr dürft auch gerne Spielzeug verschenken, wenn ihr Dinge übrig habt, die wir dann reviewen werden oder so. Keine Ahnung. Genau. Aber nochmal kurz darauf zurückzukommen. Jegliche Form von Mund-zu-Mund-Propaganda weitersagen, Empfehlungen, ob es irgendwie in einem Blogbeitrag bei Facebook teilen, bei Instagram verlinken oder sonst was ist. Einfach Leuten Bescheid sagen, dass ihr vielleicht unseren Podcast mögt und dass andere Leute, die ihr kennt und die uns auch mögen könnten, doch vielleicht mal reinhören sollen. Wäre super schön, würden wir uns freuen. Wie gesagt, Punkte, Sterne, Bewertungen, bla bla bei iTunes vergeben wäre geil, denn das ist immer noch leider irgendwie, in Anführungsstrichen leider, aber es ist halt irgendwie ein komisches System. Das einzige Ding, wie man so ein bisschen an Erfolg kommt, der messbar ist, wenn man da in den Charts auftaucht. Von daher, das wäre schön. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, haben wir euch trotzdem gern und freuen uns trotzdem über Kommentare auf jeglicher Plattform und schreibt uns doch mal, was euer Lieblingsmonster der Monster in My Pocket ist und ob ihr damit gespielt habt in eurer Kindheit und was ihr da so von haltet. Was ist euer Lieblingsmonster? Oder auch, wenn es es nicht bei Monster in My Pocket gibt, was ist generell so euer Lieblingsmonster, Fabelwesen oder Gruselgerät, Viech, keine Ahnung. Übrigens heißt das Catchphrase, ne? Darf ich das noch kurz einwerfen? Wir hatten letzten Podcast gerätselt, wie das bei Wrestlern heißt. It's a Catchphrase. Ah, ja, okay. Und jetzt kommt deine und ich hoffe, du hast eine. Du kommst jetzt mit deiner, ne? Ich komme immer mit meiner Catchphrase um die Ecke, die ich habe. Darf ich auch noch eine, bevor du deine sagst? Hast du jetzt eine? Ja, ich sage auf Wieder Satan. Okay. Ich sag einfach nur Tschüss. Ich dachte, das passt zu den Monstern. Okay, ja, das stimmt prinzipiell auf jeden Fall. Warum es Satan als Monster nicht gibt, ist mir übrigens vollkommen ein Rätsel. Zu religiös können wir nicht nehmen. Christlicher Glauben wird hier nicht angetouched. Ja, das aber ist andere Götter, Amis ist ja Götter wirklich und Göttinnen so. Sind ja dabei. Also griechisch und jüdisch. Ja, und denn es aber andere Glaubensrichtungen kann man verunglimpfen. Keine christlichen, das ist amerikanisch. Ich wollte gerade sagen, man muss auf den Markt achten, den man bedienen möchte. Ja, lächerlich eigentlich, bescheuert. Egal, ich sage auf Wiedersaurier und bis zur nächsten Folge Pixel und Plastik. Doc, you did it! Yes! But that's theoretically impossible! but it worked same as last time. No, the same ingredients, but different amounts. The only thing that was the same was you. Carrie here laughed both times we tried to mix our growth formula. Then it was your laughter that made us get bigger. I'm part of the formula? Apparently an integral part. I just need to find the rest of the formula that will make us big permanently. You'll be a very valuable part of the team, girl. You know, with us sticking together, Vampire and his guys don't stand a chance of ever taking over the world. Hey, not so hard. You've been in my boat. Monster in my pocket.